Matten. Hey Johnny. Icke. Du bist hektisch? Ich bin ja auch immer hektisch. Ich turne ja auch rum. Ich habe manchmal echt vier Sachen, auf zwei Platten auflegen, zwei CDs und weiß doch nicht mehr, was ich spielen wollte. Also, weil ich immer versuche, tierisch weit vorzudenken schon, damit alles sitzt. Und das führt natürlich genau ins Gegenteil. Eigentlich ist es besser, wenn man nur eine nächste Platte aufliegen hat. Kann man da öffentlich drüber reden, dass du halt komisch bist? Nö. Nee? Ja, nicht komisch. Was fandst du denn komisch? Dich? Echt? Aber ich bin heute selber voll gedämpft. Nee. Also ich bin jedenfalls komisch. Also nicht komisch, sondern... Nee, nicht komisch. Ich weiß nicht, hatte heute so ein... ich finde ja Sommer doch, obwohl ich immer so behaupte, ich bin nicht so wetterabhängig, aber Sommer ist schon geil. Das hebt schon die Laune. Wenn man so durch die Stadt fährt oder läuft, alle Menschen sehen auf einmal hübscher aus, finde ich. Wobei, als ich Helfer bin, ist mir aufgefallen, die Tage werden schon wieder kürzer. Echt? Ja. Ist heute ist 6. August, da ist es mir zum ersten Mal aufgefallen, guck dass an. Die Tage wieder kürzer werden. Das ist mir noch nicht aufgefallen, ne. Ah, achte mal drauf. Meine Tage sind ja immer gleich lang. Du bist ja doch komisch. Ja, klar. Du, ich muss kurz noch zwei Sachen ansagen, weil ich es vergessen habe. Ach so, ja, richtig. Ich habe ja voll das Gefühl, genau, dass du was vergessen hast. Ja, nämlich einmal sind zwei Konzertankündigungen, beziehungsweise eine Konzertankündigung und dann DJ-Ankündigung. Einmal nämlich im Huxley's Junior, das ist nämlich am Donnerstag Lee Rocker. Weißt du, wer Lee Rocker ist? Nee, das ist ein Lee Rocker. Lee Rocker war der eine von Stray Cats und zwar nicht der Brian Setzer und auch nicht, warte mal, Slim Jim Phantom war der, Lee Rocker war der Basser, ne? Ja, ich glaube auch. Slim Jim Phantom war der Schlagzeuger und Lee Rocker ist der Basser, natürlich, klar, ja, ist klar. Da musste ich ja nur fragen, alter Rockabilly, du. Ist ja immer noch die Frisur. Jedenfalls hat Lee Rocker eine neue Band, die heißt Big Blue und die spielen am Donnerstag, also am 8. August im Huxley's Junior. Und ich kenne die noch nicht. Also ich weiß nicht, was die machen. Ich nehme mal an, dass das annähernd wahrscheinlich mit Rock'n'Roll zu tun hat. Und dann noch ein nettes Fax von aus dem BKA-Zelt gekriegt. Die machen nämlich einige interessante Partygeschichten beziehungsweise DJ-Geschichten. Die haben am 9.8. zum Beispiel, freitags ist das, ab 22 Uhr, Urban Bass Sound System, also Reggae und Dancehall und so eine Geschichten. Dann am 16.8. in der Mitte drauf, also haben sie DJs aus dem Delicious Donuts im BKA-Zelt unter dem Motto von der Mitte ins Zentrum. Weiß ich nicht, Trip-Hop, House, Jungle, so die Ecke. Anthony Havel und Barkaholic sind da. Und dann in der Woche drauf, da geht's allerdings erst um 23 Uhr los mit Soulja Sister Sound System. Das ist dann Hip-Hop, Soul und Black Music. Und dann gibt's in der Woche drauf, gibt's 906090, das Indie-Pop-Maß, Alternative Rock und Britpop und so weiter. Und die anderen Sachen sage ich vielleicht erst an, wenn's dann soweit ist. Das war das Programm im August. Ja, und dann gibt's noch jeden Samstag ab 10 auch. BKAZ ist nämlich eigentlich sehr nett, habe ich letztens Elvis gesehen. Kennst du den mexikanischen Elvis? Ja, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Das ist toll. Ich habe noch nicht eine Platte von dem gesehen. Macht eine Platte von dem Sinn? Ja, weil der... Ach, die habe ich bei dir gesehen. Nee, hast du nicht bei mir gesehen. Habe ich nicht bei dir gesehen? Nee, habe ich die doch im Laden gesehen. Aha. Dann wartet nur, habe ich der, gleich... Der ist klasse. Also der singt zum Beispiel nicht You Ain't Nothing But A Hound Dog, sondern der singt You Ain't Nothing But A Chihuahua. Macht schon einen Unterschied, finde ich. Johnny, ja? Kannst du mir einen Gefallen tun? Nee. Und doch, mach mal. Was denn? Noch eine Konzertankündigung vorlesen? Mm-mm. Du kannst, du machst das viel cooler. Ich habe hier nämlich einen Zettel. Ich muss die selber nachher machen. Nee, ich habe dir das so geknifft, dass du unterm Kniff gleich losen lesen kannst. Ich will schon sehen, was sie an dich schreiben. Frauenkonzertagentur. Frauenkonzert? Habe ich gar nicht gesehen. Steht oben drüber. Heißt das, das sind nur Frauen, die Konzerte agenturieren? Oder sind das... Jetzt stimmt doch nicht. Frauen, zeig mal her. Das steht da. Frauenkonzertagentur. Ja, und? Gibt's da, und? Ach, kannst, Mann. Frauenkonzert. Kannst du das jetzt bitte mal vorlesen? Warte mal, wo ist hier? Tu mir mal den Gefallen. Was ist denn da? Fingerfarben? Sei mal so lieb. Sei mal so lieb. Freigang spielt da. Ah, kannst du selber vorlesen. Ach, kannst du nicht? Wieso denn? Wieso machst du das nicht? Weil das nicht an mich ist. Das ist für dich und das sollen ja deine Hörer. Ich wollte doch nur mal, dass das irgendwie mal cool angekündigt wird. Ich stotter doch da gleich wieder rum und bring mich völlig durcheinander. Du kannst das, komm. 24.8. 24. August. So, das ist jetzt erstmal ein Termin, den die Menschen im Kopf sich merken können. 24. Also mach das irgendwie pädagogischer, schickter. Du machst das, glaube ich, irgendwie cooler, einfühlsamer und in gewisser Weise professioneller. Ey, das war toll mit der Musik hier drunter. Ja, ne, macht Spaß. Soll ich nochmal zurück? Ja, setz sie einfach an Anfang wieder. Einfach. Kannst du so durchlaufen lassen, die ist klasse. Prima. Und dann kann man da so klasse drüber reden, da kriegt man gleich ein anderes Gefühl. Dann klingen auch Konzertankündigungen übrigens anders. Kannst du ja mal probieren. Ja, naja, aber Freigang ist ja doch andere Musik. Also Freigang, die spielen am 24.8. in Hohenlopse. Hohenlopse. Deine Konzertankündigung ist tatsächlich veranstaltet von der Frauenkonzertagentur. Insofern kann es nicht damit zusammenhängen, dass sie nur Frauen veranstalten. Aber kannst du nicht mal ein bisschen PC sein? Nee, und also versuchen in die der nicht Hinsicht über Frauenkonzertagentur nicht. Frauenkonzertagentur, was macht denn das für einen Sinn? Also in den meisten Konzertagenturen arbeiten auch ziemlich viele Frauen. Aber darum geht es doch jetzt gar nicht. Es geht um ein Konzert von Freigang. Frauenkonzertagentur. Die machen da nämlich prima Rocknacht Open Air. FKA jetzt nennen. Hohenlobbese. Hohenlobbese. Wo ist denn das? 80 Kilometer von Berlin entfernt. A2 Richtung Magdeburg. Abfahrt Ziesar Görzke Hohenlobbese. Rocknacht. Mit Freigang und irgendwelchen Polen, Hook. Und Freigang spielt natürlich. Aber Freigang ist schon toll. Freigang ist so eine alte Szeneband aus dem Osten. Ich weiß. Woher wisst du das? Weil ich das kenne. Glaub ich dir nicht. Doch. Na, dann verlier mal ein paar Worte über Freigang. Ich mag den nicht. Wieso magst du ist Freigang nicht? Nee, warte mal. Oder bring ich das jetzt Freigang ist so wie Feeling B. Ist so irgendwie ganz wichtig gewesen für... Ja, das ist mir schon klar. Ostpunk. Ja. Und sind immer noch im Widerstand, glaube ich, ja. Sind haben immer noch im Widerstand. Ja, die haben irgendwie 88 oder 89, da war ich auch in einer Zionskirche ein großes Konzert gemacht und danach gab es dann voll die Randale mit diesen Skinheads. Ich hab's super Prügelei, aber ich war irgendwie aus Versehen dann Gott sei Dank nicht mehr da. Weil du wie immer früher gegangen bist. Also das hat man wahrscheinlich entweder von den Skinheads oder von den Bullen innen in die Fresse gekriegt. Das wäre irgendwie nicht schön gewesen. Nee, das ist mir schon klar, dass die eine große Bedeutung haben. Deswegen fände ich das auch blöde, wenn ich da Urteil drüber abgebe. Und dazu kenne ich sie nicht genau genug. Ich habe es irgendwann mal gehört und es hat mir nicht viel gesagt. Aber das ist auch klar, wir kommen ja dann doch da musikalisch aus anderen Ecken, ne? Ja, aber bist du da treu? Wie, mit alten Bands? Mhm, mit alten Bands. Das kommt drauf an. Das kommt drauf an, ob ich die immer noch gut finde. Also ich finde so, es gibt Leute, die entwickeln, also Bands entwickeln sich ja immer. Also außer die Ramones zum Beispiel. Da ist das aber auch richtig, dass die sollen sich ja auch gar nicht verändern. Also mit entwickeln meine ich auch verändern. Ja. Und da gibt es natürlich Veränderungen, die man nachvollziehen kann. Mhm. Bei den Sex Pistols zum Beispiel. Zum Beispiel, die haben ja also großartige Entwicklungen gemacht nach 20 Jahren. Dann gibt's auch Bands, die entwickeln sich und das versteht man erst später. Oder, keine Ahnung, kommt immer darauf an, ob man da sich mitentwickelt oder eben nicht. Weißt du, was ich meine? Das ist eine klare Aussage jetzt. Aber gibt ja auch so Bands, die sind immer dieselben. Ist das okay? Kommt drauf an. Also ein klassischer Fall für mich ist zum Beispiel Dead Moon, wo ich irgendwo mal gelesen habe und das stimmt wirklich, dass sie immer einen Song schreiben. Da haben wir irgendwie 3, 4, 5 Platten gemacht. Ist aber immer mit 20 Songs drauf, ist aber immer derselbe. Ist das bei also denen ist so nicht wie wirklich derselbe, ist aber quasi derselbe. Also ist es da derselbe Song, wie es bei Ramones derselbe Song ist? Oder ist das anders? Dead Moon kenne ich nicht so gut. Weil ich finde, das geht eben... Noch enger. Immer der Versuch, wahrscheinlich einen Song zu finden. Immer darauf hinarbeiten. Jetzt verstricken wir uns völlig. Ja, also prinzipiell finde ich eine Band, die immer denselben Song schreibt, da frage ich mich schon, warum die dann nicht eine Single rausbringen und sich dann auflösen. Aber der weil sie den ja nicht hinkriegen. Dann, immer darauf hinarbeiten. Ist schon nicht schlecht. Finde ich schon okay. Wenn da gute Musik rauskommt, wie bei Dead Moon. Ja, wenn da gute Musik rauskommt, natürlich. Dead Moon hier, das ist so schade. Ich dachte, du machst jetzt eine Einleitung für die. Nee, ja, ja nicht. Ich habe dir aber eine andere Musik mitgebracht. Mach mal. Und ist aber jetzt aber ja nicht mal ein Schlager oder sowas. Wie sonst sind es immer beziehungsreiche Schlager. Aber das, vielleicht gefällt es dir. Fängt das schön an. Kick mal nicht rauf. Na, den kennst du doch, oder? Den Song kenne ich, ja. Warte mal, ich hab so weit bin ich noch nicht gekommen bei den Billy Bragg? Ja. Cool. Nur dieses Thinking Back Now am Anfang war so der Hint. Since we're there. Love to your memory, it's not the same. I miss the thunder, I miss the rain, and the fact that you don't understand. It's a shadow over the klingt schon ein bisschen anders, oder? Ja, ist aber schön. Aber nicht schlecht, ne? Da ist er bestimmt stolz drauf, ne? Wahrscheinlich ist er stolz drauf. Norma Waterson. Mit Eliza Carthy, Martin Carthy, Roger Swallow, Danny Thompson und Richard Thompson. Und eine richtig erwachsene alte Frau. Ja, allerdings. Aber, ne, will man ja auch hoffen, ne, dass eine alte Frau dann doch erwachsen ist. Da ist auch noch ein Stück von Elvis drauf. The Birds Will Still Be Singing von Declan McManus, was der richtige Name von Elvis Costello ist. Willst du ihn reinhören? Ja, mach mal. Welche Nummer ist das? Ziemlich. Ist schön, wo hast du ihn her? Hast du zugeschickt bekommen? Ist klar. Also, alter Country-Experte. So, jetzt. Summertime weathers as the sun descends. Oh, das hört man sofort, dass das Costello ist, oder? Ich nicht. Die Melodie? Machen wir nochmal zurück, die erste Zeile. So, das ist doch eindeutig Elvis Handschrift. Ah, du bist ja auch voller Elvis-Fan, oder? Ja, total. Ist ja jetzt. Gott, ne? Ja. Summertime weathers as the sun descends. Voll. Ist doch klasse. He wants to kiss you. Tschüss, Johnny. Komm schon nach Hause. Selber. Ja, ich komme jetzt noch nicht nach Hause. Ich fange jetzt gleich an zu telefonieren. Komm gut zu den Hörern nach Hause. Ja. Ciao. Gib mir Mühe. Tschüss. Under a fine canopy of lovers, dust and humorous bones, banish all dismay, extinguish every sorrow. Eternity stinks, my darling, that's no joke. Don't waste your precious time pretending your heart broken. There will be tears and candies, pretty words to say. Spare me the lily white lilies with the awful perfume of decay. Banish all dismay, extinguish every sorrow. If I'm lost or I'm forgiven, the birds will still be singing. It's so hard to tear myself away, even when you know it's all. If I'm lost or I'm forgiven, the birds will still be singing. Norma Waterson. Für Johnny und aber auch für euch, weil irgendwie schöne Musik ist. Hallo? Kriegen wir da rufen jetzt schon welche an? Hallo? Hallo. Hallo? Ja, Sprechfunk, ja. Ja, Aber nach der Aufnahmeleiter anscheinend. Ja. Mhm. Ich dachte, Herr Kuttner, persönlich die Leute. Du wolltest jetzt Kuttner selber sprechen? Ja, ich habe nur noch so eine Bemerkung zu Dead Moon, aber. Na, soll ich ihm die ausrichten? Ja, kannst du machen. Also, die scheint er sehr zu mögen und die sind sehr nett. Da kann man auch nach der Bühne mal mit denen einen trinken gehen und die näher kennenlernen. Ist ja wohl das älteste Ehepaar der Rockgeschichte, so ungefähr, ne? Die kommen aus, wo kommen die her? Die kommen von da links oben, wa? Hm. Da kurz unter Seattle. Ja, ich bin mir nicht sicher. Oder über Seattle. Texas oder so die Gegend, aber ja? Ich kann mich täuschen. Nee, die kommen da aus, wie heißt's denn? Da ist eher regnerisch. Hm. Ich weiß es echt nicht. Das ist einfach zu lange her. Ich habe das mal vor 10 Jahren mit denen gemacht und es war ganz lustig. Bier getrunken? Hinter der Bühne? Es war so im Marquis, also das ehemalige Ecstasy. Bier und da konnte man da oben noch in die Küche gehen und da war Backstage halt noch gemütlich und eine Flasche Jack Daniels trinken und na, war ja. Jetzt sag ich alles weiter. Ja, okay. Okay, tschüss. Ciao. Hallo? Hallo? Ja, warum rufst du jetzt? Ach Mensch, das ist ja nett von dir. Wann sieht man dich denn mal wieder am Prater mit einem Bier, Mensch? Ei, hallo, Mensch. Ja, und euch geht dir und dem Bier jetzt gut? Ey, na Mensch, der Bier ist immer gut. Aber ich nehme ja hier immer die anderen Produkte, Mensch. Ich hab ja, mich hat ja heute, wisst ihr, ganz furchtbarer Brief und so. Aber ich, Kuttner, ich hab ja dich. Wenn ich sage mal, Kutti hat eigentlich neulich die Christine aus Klausdorf nochmal angerufen. Nee, die hat nicht nochmal angerufen. Mit dem Erdbeereis? Nee, schade. Ja, aber ich hab ihr doch ein Eis spendiert, Mensch. Ein nettes Erdbeereis. Ja, hat leider nicht angerufen. Ich bin deinem Aufruf gefolgt, Mensch. Ja, ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Ja, Mensch, ich danke dir ja auch, du, wa? Und man sieht sie. Und wofür dankst du mir jetzt? Wofür dankst du mir jetzt? Na Mensch, dass du mich hier gleich so schnell in die Leitung geholt hast. Und dass ich auch extrem freundlich war, oder? Mensch, das finde ich echt, echt super von dir. Und du weißt, du hast ja schon mal mit meinen Brustwarzen telefoniert, wa? Da kann ich mich jetzt ja nicht so dran erinnern, oder vielleicht will ich es auch einfach nicht. Okay, vielen Dank, tschüss. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Hallo? Hallo? Hallo Jürgen? Ja? Wunderschön. Wer bist denn du? Ich bin Jens. Tag Jens. Grüß dich. Mann, ich hab noch gar nicht angefangen und schon anrufe. Ja, und aber schon telefoniere ich, ohne dass überhaupt die Sendung begonnen hätte. Wir sind quasi noch im Soundgarden am Dienstag mit Johnny. Deshalb frage ich nämlich, ist das jetzt so als Ersatz gedacht für die Expertengespräche? Nee, das ist bloß Kommunikation unter Kollegen. Weil da ist doch mal harter Schichtwechsel. Die eine Sendung ist zu Ende, die andere Sendung fängt an, ja? Und wenn ich jetzt Johnny sehe und zum Beispiel mit dem reden will, dann hat er ja vorher Sendung. Und wenn er dann aber da mit mir reden will, dann habe ich ja Sendung. Das heißt, wir können nie miteinander reden. Und von daher muss man aus dieser Not dann eine Tugend machen und sagen, man redet im Radio on air. Und lässt jetzt alle an diesem Gerede teilhaben. Hm. Unprogrammatisch, aber doch. Aber doch. Und Kantine ist nicht, oder was? Na, selbst wenn Johnny jetzt da unten in der Kantine sitzt, kann ich mich doch nicht mit dem unterhalten. Und das auf eine andere Tageszeit verlegen? Ach, das ist eine Möglichkeit. Super. Was ist mit Stefan Schwarz? Danke ich dir. Na, von dem werden wir nachher was hören. Ah, wunderprächtig. Okay, tschüss erstmal. Tschüss. Kinder, dann würde ich jetzt doch ganz gerne mit der Sendung anfangen. Ist nämlich schon 22 Uhr und 20 Minuten. Oh, yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. And now, let us do the arch posture. Lie down on the back, draw up your knees, put the soles on the floor, and keep the feet as close to the body as you can. Draw them closer, fine. Arms along the sides, and while inhaling the deep breath, you slowly raise your hips off the floor. You hold the breath and hold the posture at your own time. And then exhaling, lower the body. So let us do it. Inhaling, taking a deep breath. Higher up, higher up, higher up. Don't get on the tip of the toes. The whole foot is on the floor. And then exhaling down. Yes, let us repeat it. And you do it at your own tempo. And hold as long as you can hold the breath. Once more. Inhaling, raise the hips off the floor. Higher up, higher up, higher up. Hold the breath and the posture. And then exhaling, slowly lowering the body to the floor. This arch posture is helping us to get away from all the back troubles, whether it is a pain. Ha die Russen, wa? Dabei sind es ja keine Russen, es ist nur russische Musik. Es ist eine estnische Band und die heißt JMKE. Und die haben ja lauter tolle russische Musik gecovert. Das war natürlich unüberhörter Tschaikowski. Und schreiben so einen netten Klappentext dazu für diejenigen, die wirklich Liebe sagen, irgendwie, ja, kleines Land gewesen, die Russen da gewesen, alle scheiße, Terror gemacht und so. Nicht schön, aber russische Musik ist groß und darum haben wir sie gecovert und wir würden keine Dreckmusik spielen. Das ist sehr schön. Vielleicht hören wir davon nachher noch ein bisschen was. Ist ja auch ein großartiger Kalinka drauf. So, Mensch, wir machen jetzt irgendwie weiter. Zack, jetzt ist der Kollege von der Technik nicht da, sonst könnten wir den halbautomatischen Anrufbeantworter von der vorletzten Sendung hier abfahren. Jetzt kommt der, oh, der halbautomatische Anrufbeantworter quasi himself, höchstpersönlich und startet hier das von ihm zusammengeschnittene Band. Ihr habt nachher wieder Gelegenheit, ab ungefähr 11 oder irgendwie sowas beim halbautomatischen Anrufbeantworter anzurufen, da eure Sprüche zum Thema auf Band zu sprechen und euch dann in der Form, wie wir es gleich hören, möglicherweise am Beginn der nächsten Sendung wieder hören. Band ab! Bitte, entschuldige bitte, wo bin ich jetzt? Vote MLM 60, answering machine 0331-721-3932. Ich höre jetzt hier gerade die Sendung, ich möchte gerne meinen Samen dazu geben. Das Telefon. Hallo Kurt, ich wollte mal sagen, dass ich deine Sendung echt cool finde, aber irgendwie war es scheiße, weil du mich nicht angenommen hast. Ja, hi Kurt, ich wollte bloß sagen, dass Mut ist, wenn man 2 Stunden mit dem Handy da sitzt und versucht, dich anzurufen. Hallo Kuttner, deine Sendung finde ich nicht besonders. Es ist ja Mut, die bis zum Ende zu hören. Ciao. Ja, hallo, was soll ich hier machen? Hallo Kuttner, ich habe dich zwar schon mal angerufen, aber du hast mich ziemlich schnell abgewimmelt und ich finde, Mut ist gut oder du bist scheiße. Hallo, hier ist wieder Nikolai. Und ich wollte nur sagen, liebe Sprechfunker, lieber Kuttner, lieber Anrufbeantworter, ich verlasse euch. Ich gehe nach Dänemark. Ja, ich weiß nicht, ob das eine mutige Tat ist. Ein bisschen Angst habe ich schon, aber ach, naja, vielleicht melde ich mich ja mal wieder. Ja, hallo, ich bin zwar nicht besonders mutig, aber es reicht gerade noch, um diese Nummer zu wählen. Ich habe einen besonders mutigen Spruch. Die Mutigen im Land, die unter Tränen lachen. Eigene Sorgen verbergen und andere glücklich machen. Bestas, lustige Instrumente, Teil 12. Heute der Sirenenheuler. Hi Kuttner. Ich wollte dich eigentlich nur mal dran erinnern, bevor ich wieder ins Teil der Ahnungslosen verschwinden muss, das es leider Gottes immer noch gibt. Es sei denn, man hat Satellitenanlage. Mach doch bitte noch eine Mondsendung. Also ich wollte sagen, dass das weder ein scheiß Thema ist, noch eine schlechte Sendung und dass man sich davon nicht den Mut nehmen lassen soll von solchen komischen Anrufern. Und übrigens, zwischenmenschliche Beziehungen erfordern ziemlich viel Mut. Wer zum Beispiel schon mal ein Blind Date gehabt hat, der weiß, was das ist. Guten Tag, hier ist die Katharina aus Berlin. Grüß dich, Arvid aus Wedding. Ich wollte dir danken, du hast die Sendung gerettet mit deinem netten Anruf. Ich wollte nur sagen, damit man eine 6 in der Schule schreibt, mutig ist. Also Mut ist für mich, ja, so ziemlich viele so. Das ist ja wie erzählt, so am Radio so, verstehst du? Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Jetzt bin ich völlig durcheinander, weil die letzte Sendung war ja nicht um Mut. Die vorletzte Sendung war ja Mut, war der Anrufbeantworter von der letzten Sendung. Was war eigentlich das Thema der letzten Sendung? Ah, so ein Ärger. Darum laufen die Dinger ja hier, dass man selber Gedächtnis trainieren kann. Oder eigentlich Gedächtnis entlasten. Darkness. shines on. I'm moving on up now, getting out of the darkness. My love shines on. My love shines on. I'm moving on up now, getting out of the darkness. My love shines on. My love shines on. My love shines on. My love shines on. Das war jetzt Half Japanese mit Jetfair. Und wer ein Interesse am Unterschied zwischen Jetfair und Kerstin Koch hat, der muss jetzt einfach die Nachrichten hören und kann dann vergleichen zwischen beiden. Es ist nämlich 22.30 Uhr. Info. Protestaktionen. Rund 70 Greenpeace-Aktivisten haben heute den Eingang zum Sitz der UNO in Genf blockiert. Sie protestierten anlässlich des 51. Jahrestages des Atombombenabwurfs auf Hiroshima gegen die Verhandlungsverzögerungen über ein weltweites Verbot von Atomwaffentests. Die Polizei löste die Aktion auf und nahm 5 Personen fest. Krieg. Eine Großoffensive tschetschenischer Rebellen hat heute in der Kaukasusrepublik die heftigsten Gefechte seit Monaten ausgelöst. Agenturberichten zufolge sollen etwa 600 Kämpfer in das Zentrum von Grozny eingedrungen sein. Die russische Regierung drohte mit dem Abbruch aller Verhandlungen. Urteil. Bosnische Flüchtlinge, die vor den Serben aus ihrer Heimat geflohen sind, haben keinen Anspruch auf Asyl in Deutschland. Das entschied das Bundesverwaltungsgericht in Berlin. Nach Meinung des Gerichts können die Menschen in den muslimisch kontrollierten Gebieten der Republik Bosnien Zuflucht finden. Mangel. Die Zahl der offiziell registrierten Arbeitslosen in Deutschland ist im Juli auf über 3,9 Millionen gestiegen. Auch auf dem Lehrstellenmarkt gibt es Probleme. Kurz vor dem Beginn des Ausbildungsjahres fehlen 90.000 Plätze, die meisten davon in Ostdeutschland. Unfall. Der Schauspieler Götz George ist beim Baden vor Sardinien verletzt worden. Wie seine Berliner Agentur mitteilte, wurde er von einem Motorboot überfahren. George sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Sport. Nee. Nee, hat sich alle für Sport völlig erschöpft jetzt durch da die Olympiade? Da läuft gerade so ein Spiel, aber das ist noch nicht aus. Neu im Wetter. Wetter. Das wird jetzt präzise. Nachts Temperaturen 15 bis 10 Grad, morgen zunächst heiter, später wolkig um 25 Grad. Verkehr. A11 Richtung Nord, die Auf- und Abfahrt Wehr Berlin ist wegen Bauarbeiten für 3 Wochen gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Stadtverkehr Berlin-Reinickendorf A111 Charlottenburg Richtung Oranienburg. Im Tunnel Flughafen Tegel ist der linke Fahrstreifen bis ca. 24 Uhr wegen Fahrbahnmarkierungen gesperrt. In der Gegenrichtung wird zwischen 24 und 5 Uhr früh ebenfalls der linke Fahrstreifen gesperrt. Das war ein Fritz Kurzinfo mit Kerstin Koch. Was läuft denn da gerade für ein Spiel? Oh nein, frag mich nicht, das wird peinlich. Das ist irgend so ein Fuji-Cup und das spielt auf jeden Fall. Was ist denn ein Fuji-Cup? Das ist jetzt ganz neu, weil es gibt nicht genug Meisterschaften, deswegen wurde jetzt noch eins eingeführt. Ach so, und diese, wo die immer die Filme machen? Genau, genau. Ach, toll. Und da spielt irgendwie Dortmund. Und steht die Sportart schon fest? Das ist Fußball. Ach, Fußball. Toll, Fußball. Ja, da habe ich auch echt voll die Ahnung. Ach, müssen die ganz alleine spielen heute? Nee, da ist noch was anderes, aber das werde ich mal echt knallhart recherchieren. Ja, so als Sportredakteurin da könntest du mal Bescheid sagen. Das ist ja total Bescheid. Interessant. Mhm, finde ich auch. Find ich. Burg. Vielen Dank. Ja. Ja, so hört sich das an, wenn jemand, der eben die Nachrichten gelesen hat, das Studio verlässt. Nehmen wir die Tür noch mit? Knallen? Nee, nicht knallen, so ganz normal, wie du das immer machst. Ah ja, knallt doch. Also ja, ich bin Heinz Schorf und wohne, nee, nicht in der Schorfheide. Das wäre ja auch eine Sache. Aber dabei kommt mir der Gedanke, weil ich wohne ja hier in Lindenberg bei Luckenwalde und mein Hund, den kennt ich ja jetzt Udo nennen. Nee, aber das muss ich ja auch nicht. Fritz präsentiert Udo Lindenberg, live und noch lebendig. Mittwoch, 16. Oktober in der Arena. Ja, das ist ja auch eine Sache, ne? Aber jetzt wäre es ja praktisch, wenn von dem mal ein Lied zu hören ist. Und überhaupt ist heute wieder alles klar. Handy ratlos heißt der Geiger. Lass uns reparieren. Wir fegen los wie einer kann. Udo Lindenberg, endlich wieder live on stage. Mittwoch, 16. Oktober, Arena Berlin. Na, das ist ja nichts für mich. Das ist ja mehr für junge Leute. Überredet, hergeholt und Hut aufgesetzt von Fritz. Wonderful. Fritz. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. It's a pleasure. It's a guess. What Al Tijuana and his Jewish brass and Malaguena. You should make me cry. Pablo, you know something? I'm crying. Für Potsdam 74 81 110. So, und im Grunde wird jetzt gleich eigentlich lostelefoniert. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Hallo? Ja, schönen guten Abend. Guten Abend, wer bist denn du? Alexandra. Alexandra, hast du gerade im Moment ein Lieblingsbuch? Ein Lieblingsbuch? Ja. Ja. Oder so ein Buch, was dich schon über Jahrzehnte begleitet? Bist du denn so schon alt bin ich noch nicht. Bist du noch gar keine Jahrzehnte alt? Doch, zwei. Zwei Jahrzehnte? Aber es begleitet mich nicht seit Jahrzehnten. Bist du schon wirklich 20 Jahre alt? Na, plus eins. Ach so, ja, noch älter als 20. Ja, leider. Wieso denn ditte? Ach, kommst du, hast du jetzt schon so richtig... Lauf des Lebens, oder? So richtig Midlife-Crisis? Geht und, langsam los. Und forschst jetzt früh im Gesicht, im Spiegelgesicht nach Falten schon? Die sind schon da. Die sind schon, also die ersten, ja. Deine Forschungen haben so ja Resultate gezeitigt. Leider. Ja, kannst du ungefähr sagen, wie viel Falten es sind? Zwei. Eher so zwei? Ja. Ja, wo denn ungefähr? Im Gesicht schon. Unter den Augen. Unter den Augen? Ja. Ach, also widerliche Tränensäcke? Nee. Die so runterhängen und auf den Wangenknochen so aufliegen quasi? Nö. Nicht? Liegt noch nicht auf. Mhm. Kommt später. Kannst du die Falten irgendwie zuordnen? Werden das eher Lachfalten? Kummerfalten? Ja. Lachfalten, aber nicht so Altersfalten. Nö, na, interessante Alterslachfalten. Ja, und hast du da so Gegenstrategien, dass du dann oft zum Beispiel so mit Gurkenscheiben im Gesicht rumläufst? Oder mal so geraspelte Mohren. Kräuterquark? Kräuterquark? Nee, geraspelte Mohren sind gut. Die hast du manchmal im Gesicht? Na klar. Das macht doch auch gleich braun noch, oder? Na, eben. Da muss man doch aber zusehen, dass man die gleichmäßig über das Gesicht hin verteilt, oder? Nee, die brauchen auch bloß dahin, wo die Falten sind. Naja, aber dann hat man da braune Stellen. Ja? Dann sieht man doch ungesund nee, und bräunend aus. Sieht lustig aus. Sieht lustig aus? Hm? Naja. Und kennst du denn auch Jungs, die, sagen wir mal, so lustig aussehende Frauen auch selber lustig finden? Ob ich Jungs kenne, die Frauen lustig finden? Die Frauen mit so braunen Flecken im Gesicht lustig nur, finden. Nur? Nur. Ei, na das ist ja beneidenswert. Ja, nicht? Ja. Hast du mir denn deinen Namen schon gesagt? Na klar. Sagst du den nochmal? Nö, wenn du vergessen hast, hast du Pech. Ich hab mir nicht vergessen, aber die Zuhörer, dass denen sich der Name ein bisschen einprägt. Das ist doch nicht so wichtig, oder? Doch, das ist wichtig, dass sie gleich wissen, aha, das ist also die Alexandra mit den Mohrrübenflecken im Gesicht. und was ist denn jetzt dein Lieblingsbuch? Hemingway, wem die Stunde schlägt. Und hast du vielleicht auch so obskure Bücher, die du gerne hast? Also sowas wie, sagen wir mal, Fahrpläne, Telefonbücher, also praktische Bücher. Also jetzt nicht Postleitzahlenbuch. Postleitzahlenbuch. Liest du da öfter mal drinne? Na klar. Hast du ein Postleitzahlenbuch zur Hand? Nee, leider nicht. Ich gehe mal zur Post. Wieso zur Post? Na, wegen dem Postleitzahlenbuch. Ne, das hat man doch aber zu Hause. Nee, wir haben das nicht abgekriegt. Ey, das wäre doch aber so toll. Du könntest jetzt schön, sagen wir mal, die Orte, die mit 3 beginnen, vorlesen. Tut mir leid, da muss ich passen. Ja? Ich hab's im Kopf. Na, dann sag mal die Orte, die mit 3 anfangen. Also Bad Brambach, Ortrand, Bellegura, Bellegura? Mhm, München. Fängt dann mit 3 an, oder? Doch. Meinetwegen. Aber Bellegura war ja toll. Ja? Was ist denn Bellegura? Bellegura? Ja. Ist im Spreewald, glaube ich. Ach so, schön. Ich habe nämlich gerade ein neues Lieblingsbuch. Das ist ein rückläufiges Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. Oh, interessant. Da sind die Worte von hinten aufgelistet. Oh, das kann man dann zum Beispiel selber machen, oder? Ja, ist aber schwierig. Ja? Naja, schreib doch mal ein Buch mit 700 Seiten. Und dann noch ordentlich von hinten nach vorne. Das hat aber den tollen Effekt, dass man da zum Beispiel Reime findet oder Worte, die immer so auf dasselbe Wort hinten enden. Zum Beispiel findet man alle Kohle, die es überhaupt gibt im Wortsinne. Chinakohl, Käsekohl, Gemüsekohl, Senfkohl, Kopfkohl, Pekingkohl, Wirsingkohl, Welschkohl, Berschkohl, Hirschkohl, Buschkohl, Spargelkohl, Rübenkohl, Blumenkohl, Rippenkohl, Rosenkohl, Sprossenkohl, Reinkohl, Braunkohl, Grünkohl, Meerkohl, Zierkohl, Ackerkohl, Hühnerkohl, Winterkohl, Blätterkohl, Sauerkohl, Schmorkohl, Rapskohl, Beißkohl, Weißkohl, Beetkohl, Schachtkohl, Rotkohl, Blattkohl, Blaukohl und jetzt der Höhepunkt und als letzter Kohl, Herzkohl. Ist das nicht toll? Ja? Sehr interessant. Ja, wunderbar. Dann danke ich dir für diese Bestätigung, die du mir hier gegeben hast. Bitte, bitte, gerne. Vielen Dank. Alexandra war dein Name, ne? Vielleicht. Tschüss. So, wer bist denn du da? Bitte, hallo? Ja. Ja, grüß dich. Ja. Ich bin Frango. Ich wollte Frango? Ja. General Frango? Nein, mit G. Mit G. Mit G. Ich wollte deine Konzertvorschau von vorhin mal vervollständigen. Ach, mach das mal, ja prima. Das bin ja da immer so Tisch fallen. Dilettantisch. Hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht? Ah ja, aber immerhin angesagt ist erstmal angesagt. Freigang und Hug. Nein, als Special Guest. Ach, die nicht? Nee. Aber 3 junge Berliner Bands. Ja, die auch. Siehst du? Lass mich ausreden. Pass auf, Ost-Berlin spielen nämlich die Kolporteure. Aber andererseits finde ich es auch schön, wenn ich ausrede. Ja, das kannst du machen in der Badewanne. Jetzt bin ich gerade dran. Ach Gott, das ist aber jetzt großzügig. Die spielen auch aus Berlin ja. Und Dal Cox. Ja. Darüber freuen wir uns alles sehr. Und pass auf, die aus Polen, die heißen Deserta. Die heißen nicht Hug. Die heißen wohl, ja, es sei denn, sie haben sich mittlerweile umbenannt. Und aber Freigang. Freigang spielen natürlich. Und auch. Wann fängt das an? Moment, das geht von 20 Uhr, Einlass ist 18.30 Uhr. Die ganze Nacht durch. Beginn 20 Uhr, Kostenpunkt 17 DM und das geht dann irgendwie bis 5 Uhr morgens. Zelte mitbringen, hier steht kostenlose Zeltwiese ist vorhanden. Was heißt hier steht? Liest du auch nur irgendwas vor? Ja, ich lese was vor. Ich habe hier so ein Info in der Hand. Wo hast du das Info her? Von der Delia. Delia ist zum einen die Managerin von Freigang und zum anderen wohl irgendwie vertritt die, warte mal, die Elektra-Konzertagentur. Das ist wahrscheinlich hier diese Frauenagentur. Ja, die heißt Elektra, ist, aber ihr heißt ja nicht Frauenkonzertagentur, sondern ist eine Frauenkonzertagentur und heißt Elektra, richtig? Ja, irgendwie sowas wohl. Super, das ist aber schön, das war ja jetzt aus der Kategorie Deutsche helfen Deutschen. Na, danke ich dir viel so, für die viel für die Unterstützung. Ich grüße bei dem in dem Moment mal kurz die Luise und du kannst die Liane mal grüßen von mir, falls du noch Kontakt zu aber dir hast. Aber das ist doch hier aber ja keine Grußsendung. Ist doch real, mach ich jetzt gerade innen draus. Dann schmeiß ich dich raus. Ja, ich geh von alleine. Tschüss. Hören wir vielleicht jetzt doch erstmal ein bisschen Freigang. Bietet sich ja an der Stelle an. Wiese nämlich den Kanonensong. Ist ja auch einer der meistgecoversten, aber auch einer der ganz tollen klassischen Alien-Songs singen. Freigang am 24.8. in Hohenlobbese. John war da runter und Tim war dabei. Und George ist der Jant geworden. Doch die Armee war kein Versailles und marschierte ihn auf den Norden. Soldaten wohnen auf den Kanonen von K bis Hohenbihor. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen neue Rasse, ob braun oder blasse, dann machen sie vielleicht daraus ihr Wissig Tatar. Johnny war der Whisky zu warm und Jimmy hatte nie genug Decken. Aber Georgie nahm beide beim Arm und sagte, die Armee wird nicht verrecken. Soldaten wohnen auf den Kanonen von Kap bis Kuntbihor. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen neue Rasse, ob braun oder blasse, dann machen sie vielleicht daraus ihr Wissen. Tatara! Aber ich sage jetzt nicht nochmal, wann dass die am 24.8. in Hohenlobbese spielen, was irgendwo an der A2 ist. Was wollte ich sagen? Achso, das ist natürlich einer der Songs, bei denen ich dann auch immer voller Inbrunst mitsinge. Hallo, wer bist du? Ja, hallo, hier ist der Terror aus Brandenburg. Terror? Jo. Du heißt Terror? Naja. Nennen deine Freunde dich so? Ja, unter anderem. Ach so, und warum denn? Ja, wie mein Familiennamen. Der hört sich so fast so ähnlich an und dann wurde der dann nur auf sowas gekürzt. Und dein Vorname ist aber Telefon, nee, oder was? Christian, ja. Ja, Christian Terror. Genau. Toll. So, und ich hätte da noch was in Sachen Konzerte. Ach Gott, jetzt wird das ja hier eine Konzertsendung. Jetzt willst du auch ein Konzert ansagen? Ja, unser selbstorganisiertes Konzert, ja. Na denn, versuch dich mal ganz kurz zu fassen und ganz schnell zu machen. Ja, das du darfst ja nicht so ausspielen. Ja, das sonst wäre ich ungeduldig. Boah. Ja, und dann würde ich dir immer ins Wort fallen. 18. in Göttlin. Das liegt nochmal bei wann? Rathenow. Nochmal wann? 17.8. 17.8. Ah, 17.8. in Göttlin bei Rathenow. Göttlin bei Lutz Rathenow. Und da spielen die Untoten aus Berlin, Front aus Berlin, Jarosch aus Bielefeld, Gelbkreuz, B58, Jubit und Obscurity. Einlass ist 18 Uhr. Und Ubulus Eintritt? 10 Hühner. Ja, und das wär's denn. Dankeschön. Bitteschön. Das war eine klare Ansage hier. Hallo, wer bist denn du da? Hallo, Telefonbeantworter. Da kann man gar nicht die Nummer mitschreiben. Wieso? Ich hab dir ja noch nicht angesagt. Weißt du nicht? Nee. Na, aber auch so nicht. Der labert viel zu schnell. Ich labere zu schnell, wenn ich sage 0331 für Potsdam, ja, 721 39 32. Okay. Ist das zu schnell gewesen? Nein, aber sonst. Aber sonst, weil ich sonst so schnell rede? Nein, das Teil, was immer ansagt. Das Teil, was immer ansagt. Sagt denn hier immer einen Teil an? Ja. Ehrlich? Ja. Wann hast du das schon mal gehört? Vor der Sendung. Stimmt ja nicht. Nee. Sicher? Ja. Ich mir auch. Ja, was machen wir jetzt? Ja, was machen wir jetzt noch? Schluss. Schluss, okay. So, ich habe ja wie gesagt, wir haben mal hier. Hallo, wer bist denn du da? Ja, hallo, mein Name ist Kai. Kai, sag mal, du hast jetzt aber hoffentlich keine irgendwie Durchsage, oder? Nö, ich wollte einfach mal wissen, ob du ein bisschen bewandert bist in Problemlösung. In Problemlösung? Ja. Oh, da gelte ich ja als sehr bewandert. Selber halte ich mich aber nicht als für besonders bewandert, weil ich merke, ich habe immer die Erfahrung gemacht, ab und an hat man ja selber Probleme. Das wird dir vielleicht auch so gehen, ne? Ja, man kriegt ja oft Probleme, also mit anderen Leuten, von anderen Leuten Probleme. Genau. Und zu denen kann man sich oft relativ souverän verhalten. Mhm. Und dann hat man aber selber Probleme und die kriegt man in aller Regel nicht auf die Reihe, oder? Das stimmt, deswegen rufe ich an. Ach so, und du hast jetzt ein Problem in der Hoffnung, dass dann jemand, der einen Schritt zurücktritt, von außen drauf blickt, möglicherweise die Lösung in der Hand hat. Genau. Ach, dann sag doch mal dein Problem, ist ja doch interessant. Ja, vielleicht klingt es hier nach Gewürz oder so, aber... Du müsstest ein bisschen lauter sprechen. Ja, es ist so, es gibt viele Leute, es passiert eigentlich fast jeden Tag. Also wie gesagt, meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht und ich will gerne einen Rückeroberungsversuch starten. Oh, das ist ganz schwierig. Ob das sich überhaupt lohnt, wenn Mädels mit einem Schluss machen, ob das denn... Es kommt auf die Mädels drauf an. Aber in der Regel ist es aussichtslos, zwecklos und was soll man da machen? Kannst du so, sagen wir mal, aber so aus dem Willen heraus heiter sein? Ja, das ist gar kein Problem. Ja? Ja. Dann würde ich dir raten, sei einfach heiter und lass die Rückeroberungspläne sausen. Naja, ich weiß nicht, vielleicht so mit Kniefall, Rose und Gedicht? Das bringt nichts. Das ist bloß Erniedrigung und du kriegst noch eine Abfuhr und bist dann voll deprimiert. Und dann hast du Probleme, heiter zu sein. Ah. Na gut. Wunderbar. Ja? Dann danke ich dir. Cool und heiter. Okay, versuche ich. Gut. Und könntest du dann vielleicht, sagen wir mal, in 2 Wochen nochmal anrufen und fragen, wie jetzt die von mir empfohlene Strategie bei dir gefruchtet hat? Ja, mach ich mal. Ja? Mhm. Ja, gut, ja, doch, sag mal Bescheid, würde mich interessieren, ob es hilft. Ja, vielleicht, man weiß ja nie, vielleicht kann man es selber mal brauchen. Ja, einen guten Ratschlag, den man hier an andere verschenkt. Genau. Okay, tschüss. Ja, tschüss. So, Mann, jetzt brauche ich aber auch mal Hilfe. Hallo? Hallo? Wer bist denn du? Ronny, jetzt brauche ich mal Hilfe. Gut. Jetzt, zum Beispiel, ich habe ja vorhin schon geschwärmt vom rückläufigen Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. Jo. Hast du so vergleichbare Bücher, an denen dein Herz hängt? Ja, eher nicht. Der Duden. Den hast du jetzt bloß ausgedacht, oder? Sitzt du oft manchmal wirklich da, dass du so im Duden blätterst und das einfach schön findest und irgendwie Bestätigung heischend und gleichzeitig so untergründig poetisch? Naja. Ja, hast du da, sagen wir mal, so Lieblingspassagen im Duden? Eigentlich nicht. Siehst du? Dann hast du, aber du hast schon recht, der Duden ist schon ein tolles Buch, zu dem man, glaube ich, irgendwie versuchen sollte, doch ein intimeres Verhältnis zu kriegen, als, sagen wir mal, diese unmittelbar nützliche Nachschlagen, wie man Worte richtig schreibt. Ja. Das ist doof. Und das, der stellt ja vor allen Dingen auch eine ziemlich große Hilfe im Leben dar. Der Duden? Ja, wo wären wir ohne den Duden? Wo wären wir ohne den Duden? Ja, darüber sollte man mal nachdenken. Aber hast du denn schon drüber nachgedacht? Nee, deswegen bringe ich das ja jetzt so an dich. Ja, heute. Schön. Nee, bleiben wir mal beim Wenn ich jetzt zum Beispiel in der großartigen Passagen aus dem rückläufigen Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache vorlese. Zum Beispiel Fund, Grabfund, Befund, Richtigbefund, Analysenbefund, Augenscheinbefund, Prüfungsbefund, Revisionsbefund, Sektionsbefund, Obduktionsbefund, Schaubefund, Leichenfund, Profund, Pfund, Viertelpfund, Münzfund. Aha. Was würdest du jetzt denken, was das für die Sendung zu bedeuten hat? Und das hat was für die Sendung zu bedeuten? Sehr viel. Hat es zu bedeuten, bestimmt. Ronny? Ja? Direkt eine Hilfe bist du nicht? Nö, eigentlich nicht, nö. Ja. Vielen Dank, Ronny. Gern geschehen. Tschüss. Tschüss. Ja, was ist denn ja nicht geschehen? Keine Hilfe ist ja nicht. Tag, wer bist denn du? Hallo? Na, du musstet ja nicht sein. Hallo? Ja, hallo. Ja. Ist der Sepp. Sepp? Ja. Du hast jetzt meine wahrscheinlich halbwegs poetische Passage aus dem rückläufigen Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache gehört. Ja. Ja. Was könntest du dir denken, hat das für diese Sendung zu bedeuten? Tja, das ist vielleicht eine Sendung von unheimlich schwerwiegenden Fakten und wichtigen Befunden. Das stimmt ja für jede Sendung, aber was hat das für die heutige Sendung zu bedeuten? Vielleicht ist sie noch ganz einfach. Es soll sehr, sag mal, wo habt ihr das Seiern so gelernt? Sitzt du immer da und kriegst ja die Bundestagsübertragung an, Debattenübertragung an? Also zugegeben, ja. Ja? Also, und bist du vielleicht auch Schüler? Bist du vielleicht auch so Klassensprecher? Nee. Nee? Und hast du vielleicht vor, Karriere bei den Jungliberalen zu machen? Nee, bei denen schon gar nicht. Bei den Jungen Demokraten? Wie heißen die? Bei den Jusos? Oh, was? Bei den, wie heißt die, jungen Unionisten? Nee. Bei der Jungen Freiheit? Warte mal, junge Frau, nein. Auch nicht? Nee. Hast du überhaupt vor, Karriere zu machen? Na, könnte ja nicht schaden. Ach, du willst Karriere machen? Naja, weiß ich nicht. Also sagen wir so. Na, ist ja aber schon unsympathisch. Ist ja schon unsympathisch. Mann, wenn ich das hier vorgelesen habe, dann deshalb, weil es zartet umreißend des Themas der heutigen Sendung sein sollte. Das Thema heute lautet Funde. Hast du schon mal was gefunden? Ja. Was Tolles, was man quasi als Schatz definieren könnte. Also ich habe früher zum Beispiel unheimlich gern diese kleinen goldenen also Messingteile da, die an diesen Hackenschuhen dran sind, gesammelt. Da muss ich, ja, 7 gewesen sein oder 6. Das war aber eher sammeln und aber nicht finden. Ja, man musste sie finden, um sie ja zu sammeln. Aber wenn du jetzt mal, wie alt bist du? Ich bin jetzt 16. Ja, wenn du jetzt mal überlegst, hast du schon mal wirklich was gefunden? Nee, eigentlich nicht. Tja, nö, also so richtig. Ach, das aber schade. Ja, finde ja. Dann machen wir erstmal beide Schluss miteinander. Tschüss. Ja, tschüss. Funde, wer schon mal ganz Tolles gefunden hat, hat die Möglichkeit hier anzurufen. 74 81 110 ist die Telefonnummer in Potsdam. Potsdam hat die Vorwahl 0331 und dann 74 81 110. Wenn ihr schon mal tolle Funde getätigt habt, könnt ihr ja anrufen und das erzählen. Und damit ihr ein bisschen Zeit habt zu überlegen, spielen wir erstmal Musik und machen dann Davids Zusammenschnitt, immer ja Hörspiel-lesken Zusammenschnitt der letzten Sendung, und die Musik, die wir jetzt hören werden, ist eine ganz großartige, stammt von 4 CDs mit raren Schellack-Aufnahmen, die aus dem Bereich Bayern, Österreich, Wien, München stammen. Es ist der Kickeriger-Lopp mit der ersten fränkischen Bauernkapelle, circa 1920. Großartige Musik. Salmo 54, kikri kiki, Salmo 54. sind irgendwo in Urwald gereist, um Abenteuerurlaub zu machen. Ihre schlechte Ortskenntnis hat dazu geführt, dass sie sich an einem Kannibalendorf verirrt haben, in dem ausgerechnet beim Eintreffen der drei eine um Hilfe schreiende Frau wahrscheinlich zum Mittagstisch serviert werden sollte. Mutig, wenn auch nicht ganz uneigennützig, wagte sich Jürgen Kuttner vor, um in einer heiklen Befreiungsaktion das arme Geschöpf seinem grausamen Schicksal zu entreißen. Jürgen, du hast es geschafft. Du bist ein Held. Klar. Hast du doch tatsächlich... Kleine Blonde mit üppigen Formen und schwellenden Lippen hab's natürlich gefangen. Er hat schon Grundformen, so klein. Ey, Grün, aber warum das Frauen anziehen finden, sei es mir auch nicht. Wie heißt du denn eigentlich? Katharina. Hallo. Hallo, Katharina, ja. Wie geht's denn so? Großartig. Ja, hast ja auch also, einen großartigen Retter, ne? Helfer der Menschheit. Der Helfer des Lebens. Wichtiger Helfer. Wurdest du eigentlich von den Kannibalen bedrängt? Ja. Aber? Ich hab mich tapfer gewehrt. Zum ja. Risiko. Damit kann man immer annehmen. Und wie hast du dich gewehrt? Idiot, Bekloppter. Was? Oder verpiss dich, du Wichser? Ach, verbal. Nee. Ja, Plan B. Alter, Pazifist. Ja, das war geplant. Ist schon geil. Ist echt geil. Nicht schlecht, oder? Das ist auch von menschlicher Größe, würde ich sagen. Schön, wenn man gleich, also so ist schon geil. Direkt ins Sprachherz der Einwohnerin beleidigen kann. Das ist jetzt eine viel schlimmere Geschichte. Ach so. Sag mal, ihr beide scheint euch ja auf Anhieb gut zu verstehen. Doch, sehr gut. Ja, schön. Muss ich noch mal sagen. Du hast ja den unheimlichen Vorteil, von dir wollen die Frauen ja nicht nur den Körper. Das stimmt. Das ist doch Quatsch. Also, ja. Schon mal an Verlobung gedacht? Ganz selten. Vielleicht solltest du mal in Ruhe mit ihr drüber reden. Gerne. Verlobt euch doch einfach. Eine tolle Idee. Naja. Katharina, eine Bemerkung dazu? Großartig. Na siehst du, sie ist auch für sowas zu haben. Und aber auch für Turbo-Verlobungen wahrscheinlich. Puh. Gerne. Na Mensch, dann lass uns doch einfach in die nächste Buschkneipe gehen und ein bisschen Verlobung feiern. Toll Bier trinken. Genau. Ist schon geil. Lass uns anstoßen. Prima, wie denn? Mit dem Bier hier. Ach so, dann stoß mal. Oh, Prost. Was mit dir, Johnny? Bitte lass mich... Was ist denn los? Schlechte Laune? Ja. Wieso? Ich muss tierisch viel arbeiten und habe die Nächte wieder durchgearbeitet und bin einfach vor lauter Arbeit nicht dazu gekommen, mich zu rasieren. Ach Gott. Ich habe keine Zeit, mich zu rasieren. Ich habe Wichtigeres zu tun, als meinen Körper zu pflegen. Hey, Johnny, erstens sind wir hier im Urwald, wo sich kein Mensch rasiert. Zweitens lassen wir uns von dir hier nicht die Laune fangen. Bitte lass mich... Ja? Oh, so. Bier öffnen. Genau. Der Rest ist Pipifax. Bier geöffnet. Und nicht zuletzt von mir persönlich. Prost. Asshole. Johnny ist manchmal echt ein Arsch. War der erst so fies zu mir. Ich will auch mal wehren. Idiot, Bekloppter. Und? Oder verpiss dich, du Wichser, sowas? Großartig. Katharina. Ach, Kuttner, war schön heute Abend. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Großartig, oder? Ja. Da hilft dir das Ding? Glaube ich nicht. JMKE heißt die Band. Sputniks Restaurant heißt die Platte. 14 immergrüne russische Melodien. Eine schicke Platte. Unbedingt eine Kaufempfehlung bei, wo ist der? Ja, Quatscha Records. Quatscha. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Wer bist denn du? Adrienne. Adrienne, Tag Adrienne. Hi. Thema ist klar? Ja, Thema ist klar. Ich kann mich nur noch nicht entscheiden, was ich nehme. Von dem, was du gefunden hast bereits? Ja. Hast du so reiche Funderfahrungen? Also eine Sache ist mit gefunden und dann nochmal wieder gefunden. Und die andere? Die andere ist, also da sind die Umstände des Findens ein bisschen eigenartig. Ach so, dann fangen wir erstmal an mit gefunden und wiedergefunden. Gefunden und wiedergefunden ist sowieso ein Drama des Alltags, oder? Ja, das war auch ganz witzig. Weil Heiter war ja vorhin auch, ne? Heiter? Hattest du nicht von, des Öfteren habe ich heute von dir das Wort Heiter gehört. Das war Kerstin Koch, die hat wahrscheinlich im Wetterbericht. Gut, jedenfalls war die Sache auch, ja, also ich fand sie heiter. Ja, hab ich heiter gesagt? Bin ich jemand, der heiter sagt? Ich habe, ich dachte, Thema ist heute heiter. Heiter? Nee. Nicht gut, ja. Nee. Klar, aber ich habe vorhin einen längeren Kohlpsalm vorgelesen. Und dann aber alles Pfund. Ja. Heiter, heiter. Also wenn du jetzt deine Gemütslage beschreiben würdest, würdest du die als heiter beschreiben? Sehr heiter. Ehrlich? Ja. Aber neidenswert. Ja. Bei mir ist eher so diesig. Nö. Das ist so verfasst Niesel, also innerlich Nieselregen. Ganz feiner Nieselregen. Hä? Hm. Ja. Aber das erreicht dich jetzt nicht, wa? Ich habe gedacht, dass ich damit richtig so tief in dein Herz treffen würde. Und dass du jetzt, sag mal, so mütterliche Art und Weise die Arme öffnen würdest und versuchen würdest, mich an deinen... An den, sagen wir, ans Herz zu drücken. Ja, ja. Ja? Nee. Aber wieder zack, wieder primär ein Geschlechtsmerkmal hier umjagen. Ja. Ja, gut. Also. Machst du das aber nicht, dass du jetzt mal Leute so ans Herz drückst? Ey, das habe ich heute den ganzen Tag gemacht. Das Wieso hast du das? Du hast den ganzen Tag gemacht? Ich habe jetzt Feierabend und jetzt bin ich heim. Ach, du machst das für Geld? Ja. Ans Herz drücken, ehrlich? Na klar. Damit, wo denn? Wie viel kostet denn das, immer ans Herz gedrückt zu werden? Das habe ich mir noch nicht ausgerechnet. Na, ungefähr, kannst du aber so überschlagen. Also, sag mal, ist ja 5 Mark oder 80 Mark ist ja doch ein Unterschied. Nee, das kann ich dir wirklich nicht sagen. Na, aber in welcher Größenordnung? 30 Pfennig, 5 Mark, 80 Mark. Also, viel mehr ist aber da nicht drin, oder? Jetzt sag mal, ungefähr, sag doch mal. Oh Gott. So, Größenordnung. Du kannst ja dann immer noch nachher genau ausrechnen. Na, ich weiß doch noch nicht mal, was ich verdiene. Na, aber wenn du das jetzt entscheidest, ja. Nehmen wir an, du würdest jetzt schwarz arbeiten. Ja. Ja, so dass jetzt das Arbeitsamt und der Arbeitgeber nicht mitbekommen. Ja. Und die Nachbarn vielleicht auch nicht. Ja. Ja, weil die Leute, sagen wir mal, ganz unauffällig dann zu dir kommen. Ja. Ja, wie viel würde dann eh mal ans Herz drücken oder Herzen kosten? Am Tag? Nicht am Tag, so lange, da kriegt man keine Luft mehr. Also nehmen wir mal an, ich würde jetzt sagen mal, ach Mann, Adrienne, drück mich doch mal ans Herz. Ja. Und dann würde ich, womit würde ich denn rechnen? Ich würde denken, naja, 5-10 Minuten sowas würde sie drücken. Dann müsste aber noch ein bisschen kleiner sein. Wieso denn? Was heißt denn noch ein bisschen? Wie groß bist denn du? Nee, das hat jetzt schon bei einer Größe zu tun, damit ich dich ans Herz drücke, sage ich. Ach, dann kann man sich doch kleiner machen, dass man dann so hinpasst, genau, ans Herz ran. Na gut, also... Drückst du nur kleinere? Denk mal 10 Mark oder so. 10 Mark? Also, keine Ahnung, das ist jetzt... Naja, nee, ist ja okay. So, man könnte da auch Naturalien ausrechnen. Also sagen wir mal quasi einen Caipirinha oder 3 Milchkaffee oder so. Nee, Milchkaffee trinke ich nicht. Ach so, zwei große Bier. Ja, das kommt schon eher. 2 große Bier, dafür kann man von dir ans Herz gedrückt werden. Nach 2 großen Bieren, ja. Ach, danach erst? Also man muss zahlt vorher und dann wird gedrückt? Nee, Quatsch. Was denn nun? Dann nehmen wir mal... Aber das hast du heute den ganzen Tag gemacht, da musst du ja tüchtig besoffen sein. Nein, das habe ich natürlich nicht. Krieg mal 10 Minuten drücken, 2 Bier. Nein. Wie lange arbeitet man? 8 Stunden sind 6 mal 8 mal 10 Minuten. 6 mal 8, 48 mal. 2 Bier, 96 Bier. Ja, und dann ist man heiter. Nein, habe ich dann nicht. Dann ist man aber voll überheiter. Was machst du denn, dass du dich so als Herzdrückerin bezeichnen würdest? Nee, ich arbeite mit Kindern. Ach, und die drückst du ans Herz? Ja, ja, klar. Aber die kommen dann mal früher mit einem Sechserpack in den Kindergarten oder was, dass die Tante gut ist. Nee, es sind schon ein bisschen ältere. Wie alt sind die denn? Die sind zwischen 8 und 11 und 12. Denn bist du etwa Lehrerin? Nein, um Gottes Willen. Bist du Horterzieherin? Na, so was Ähnliches. Ja, klar, ich bin Erzieherin, aber das sind auch noch ein bisschen besondere Kinder. Ah ja, und die Herzte und Drückste. Ja, die Herzte. Ja, und aber die müssen nicht selber mit den Bierbüchsen kommen, sondern das übernimmt dann der Senat. Senat. Oder eine vergleichbare Kommune, Institution. Ja, ja. Ah ja, die Kommune. Gut. Schön. Sind wir wieder bei den Kunden? Ja, und aber du drückst du nur Kinder? Oder nehmen wir mal an, jetzt wären zum Beispiel Anrufer hier, die unbedingt mal ans Herz gedrückt werden wollten. Hätten die eine Chance, sich bei dir zu melden? Also ich denke, ich bin ganz gut ausgelastet. So dass jetzt, sagen wir mal, also für Sonderschichten kaum Platz wäre. Ja, das denke ich schon. Ah. Also ich brauche dann nur noch meinen Freiraum um mich rum. Ja. Ist das jetzt eher eine Frage, dass du, sagen wir mal, nicht so pauschal zu sagen willst? Oder dass du grundsätzlich das ablehnst? Wildfremde Menschen ans Herz zu drücken, die, sagen wir mal, deines Druckes bedürfen. Ja, bei wildfremd tue ich mich dann schon schwer. Unwildfremd müssten die irgendwie sein. Ja, da habe ich ja genug. Wie kann man da diesen Status des Wildfremden bei dir verlieren, ablegen? Ja, indem man mich kennenlernt, aber... Und dir Gelegenheit gibt... den anderen kennenzulernen. Ja, kennengelernt zu werden. Ja. Wie macht man das am geschicktesten? Dass man sich vielleicht mal verabredet mit dir irgendwie, wa? Ja. Oder sich trifft mit dir. Ich habe jetzt keinen Bedarf. Naja, aber ich muss da jetzt auch im Interesse der Zuhörer irgendwie argumentieren. Da können ja doch vielleicht ein paar einzelne verstreute Seelen darunter sein, die jetzt des Zuspruchs bedürfen. Wo könnten die dich denn ungefähr kennenlernen? So im Groben? Im Groben, ja, im Land Brandenburg. In Brandenburg? Hm. Im Land oder in der Stadt? Ja. Also Land ist jetzt schon, also jetzt kannst du ja nur nicht irgendwie die Loser hier durchs Land sträuchen lassen. Ja, oder so durchs Land jammern lassen. Ich bin doch jetzt hier nicht die Herzmutter von Brandenburg. Nee, aber die Farbe steht ja jetzt auch nicht, selbst wenn du jetzt sagst, in Teltow, ja? Ja. Das, also wie soll man dich dann da finden? So einfach ist es ja nicht. Ja. Könntest du aber trotzdem mal genauer eingrenzen, dass man ungefähr eine Vorstellung hat, ja, wo, sagen wir mal... Brandenburg schon näher einkreisen. Stadt Brandenburg. Ja. In der Stadt Brandenburg. Und kann man dich abends zum Beispiel in irgendeinem Café eher häufiger treffen, mal so nee, grundsätzlich? Jetzt nicht mehr. Jetzt? Ach, nicht mehr? Wieso nicht mehr? Du hast jetzt eine Kaffeemaschine zu Hause und... Ich hab früher mal... da besteht kein Zwang mehr, was rauszugehen, ja. Na gut, dann muss man sich eben verstellen und tun, als ob man ein 8-jähriges Kind wäre, um deine Aufmerksamkeit zu erringen. Aber jetzt müssen wir mal zurück zum Thema Funde, wa? Ja. Gut, also dann erstmal die mit wiedergefunden. Ich war noch ziemlich klein, ich weiß ja nicht wie alt, 4 oder so, und hab mal an der Ostsee eine Brille gefunden ohne Gläser. Also eine richtig blöde Plastikkastengestell ohne Gläser. Ja. Und war total fasziniert davon und bin nur noch mit dieser blöden Brille rumgerannt. Da gibt's noch Bilder davon, wie ich mit dieser blöden Brille da in der Ostsee hänge. Und die habe ich also ständig mit mir rumgeschleppt. Und ich bin anschließend mit meinen Eltern, ich glaube im selben Jahr oder irgendwann, sind wir mit dem Boot dann weggefahren. Und irgendwann mitten auf dem See ist mir diese Brille ins Wasser gefallen und war weg. Und ich war also tief betrübt, dass diese Brillengestell weg war. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Das läuft doch jetzt. Du hast ja im Grunde das Ende vorweggenommen auf eine Wiederfindung dieser Brille wahrscheinlich hinaus. Genau. Die aber mitten in den See gefallen ist. Ja. Tolle Geschichte, tolle Tauchergeschichten sind jetzt zu erwarten. Nee, hat ja nichts mit Tauchen zu tun. Also es war nicht mitten im See, war schon ein bisschen am Rand, aber schon, wir waren noch auf dem See, ne? Ja. Und mein Vater wollte angeln und hat immer wie wild nach Krebsen gesenkt, mit so einer Senke, und hat nie welche gefangen. Und wenn ich gesenkt habe, ich habe die Senke mal voll gehabt mit Krebsen. Und habe die abends mal wieder ans Wasser gehangen, und als ich sie morgens rausgeholt habe, waren da 3 Krebse drin. Also und einer hat eine Brille auf. Und einer hat deine Brille auf. Ja, aber die Brille war jedenfalls mit drin. Toll! Und hast du eine Vorstellung, wie die da reingekommen ist? Keine Ahnung. Diese Krebse, du. Ja. Hat man die eigentlich schon richtig erforscht? Nicht? Irgend so ein eitler Vogel unter den Krebsen dachte, lässt du sein mit den Kontaktlinsen, eine Brille steht dir doch besser. Ja, war ja keine Gläser drin. Aber das wisst ihr ja nicht. Ach so, was? Ja, na so genau hat er nicht hingekriegt. Er hat ja Kontaktlinsen runter gehabt und hat dann nicht gesehen, dass keine Gläser drin sind. Genau. Ja, und hast du die Brille denn wenigstens noch? Ach, um Gottes Willen. Ach Mensch. Und jetzt bist du denn in der Situation, wo du eine Brille tragen musst? Ja, schon ewig. Ja? Weil du überhaupt ohne Brille überhaupt ja nicht gucken kannst? Ja. Oh. Und ja. Neigst halt du? Mit Gläser, ne? Mm. Ja. Eher Kontaktlinsen oder dann doch lieber Brille? Nee, ich stehe zur Brille. Du stehst zur Brille. Ja. Und dann aber so eher die Nickel-Variante? Oder so hornmäßig? Nee, Horn nicht. So eine längliche Nickelbrille. So eine längliche, also eine etwas ovale. Ja. Ja, wo die nicht rund sind, sondern so oval. Genau. Und was hältst du so von so, sagen wir mal, großen Brillen mit getönten Gläsern, wo dann der Brillenhenkel so unten ansetzt? Ich glaube, das sieht ja mir ziemlich bescheuert aus. Das ist abstoßend, oder? Da muss man, das verändert, da muss man gleich auch eine andere Frisur und überhaupt andere Kleidung tragen, glaube ich. Das hängt sehr von der Kopfform ab, also mir würde das überhaupt nicht stehen. Ich kann mir keine Form eines irgendeines, wie auch immer gestalteten Kopfes vorstellen, bei dem eine Brille, wo die Henkel unten ansetzen, Sinn machen ja, würde. Das auch, ja. Ja, das ist, glaube ich, grundsätzlich ausgeschlossen. Aber ich kenne auch eigentlich generell keine Brille mit Henkeln. Na, wie heißen die denn? Bügel? Mhm. Bügeln. Aber du, das gibt Brillen, die Bügel unten haben. Ja, weiß ich. Die so unten ansetzen, was aber immer vollaffig aussieht, oder? Ja. Im Grunde eigentlich denkt man, der steht Kopf, irgendwie ist die Brille falsch oder die Brille ist falsch rum. Mhm. Und deine andere Fundgeschichte? Eine andere, da war ich dabei, das habe ich nicht selber gefunden. Da waren wir auch mit dem Boot unterwegs und in der Schorfheide und da war die Schleuse, hat gerade nicht geschleust. Und ein Kumpel von mir wollte, also mit dem ich zusammen auf dem Boot war, wollte gucken, wann die nächste Schleusung geht. Ja. Und kommt ganz stolz zurück mit der von der Schleuse und er hat eine Marke gefunden und zeigt mir ganz stolz die Marke, er hat die Marke gefunden. Naja, und als wir dann nachher, so nach einer halben Stunde, schleuste dann die Schleuse und als wir dann in der Schleuse waren, wurden wir übelst beschimpft, ob wir das dann nötig hätten, ihr Geld zu klauen und so. Und da hatte sich in den, sag ich mal, 2 Jahren, wo ich nicht zum Mühe hochgefahren bin, nur in den Schleusen war, so ein Brauch eingebürgert. Ja, ein schöner Brauch, man legt so kleine Geldstücke auf den Rand von der Schleuse, wa? Ja, kannte ich echt nicht. Wusste ja. Ich hatte noch nie vorher erlebt und ich bin wirklich regelmäßig hochgefahren, ja. Ah, ja. Und Schleusen drin und raus und habe ich wirklich noch nicht erlebt, ja. Ja. Und ich habe mich natürlich halt so gelacht, weil mein Kumpel natürlich an Stolz mit der Mark ankam. Er hat eine Mark gefunden. Und die da eigentlich aus der Schleuse geklaut hat und die, also wir da wirklich, wir waren die Einzigen in der Schleuse, das kam noch dazu, ne? Subjektiv unschuldig gefunden und objektiv kriminell geworden. Wir haben dann noch eine Tafel das sowieso hochgelegt auf die Schleusenwand. Ich fand das schon ziemlich lustig. Ist aber auch unüblich, Schokolade wahrscheinlich, oder? Ja, das kann mehr, wir haben die Marke natürlich da hingelegt, logisch. Wir wussten das einfach nicht. Ja. Wir haben dann noch eine Schokolade mit dazu gelegt. Ich weiß nicht, vielleicht waren sie besämtlich. Wir haben uns dreimal entschuldigt und haben erklärt, dass wir das nicht wussten. Ich weiß nicht, ob die uns gelobt haben, wahrscheinlich nicht. Ja, ja. Da ist ja der alte Sprung. Nur ungern nimmt der Schleusenmann statt baren Geldes Scheiße an. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Okay. Tschüss. Jetzt muss ich aber schnell mal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter durchsagen. Aber der hat sich selber schicke Trailer gebaut. Der wird gleich abgespielt, nur den versteht man überhaupt gar nicht. Darum erkläre ich das vorher nochmal. Da ist ein halbautomatischen Anrufbeantworter. Den kann man anrufen, wenn man hier nicht durchkommt, beziehungsweise wenn man in der Lage ist, seine Fundgeschichte, um Funde geht's ja heute, relativ kurz, knapp, konzise zu formulieren und auf Band zu sprechen. Wird dann so zack, zack zusammengeschnitten und wir hören dann die, sagen wir mal, einen Extrakt des von euch auf Band gesprochenen am Beginn der nächsten Sendung. Und zwar, wenn ihr die Telefonnummer 0331 721 39 32 anruft, da meldet sich der halbautomatische Anrufbeantworter, von dem die Sage geht, dass er über the most sexiest voice under the Sonne verfügt. Das kann man dann da gleichzeitig kontrollieren, weil er sagt, hallo, ja, und hallo, normalischer Anrufbeantworter. Da versucht er mal eine scharfe Konkurrenz zu mir zu treten. 0331 721 39 32. Das ist jetzt für die verstehen wollten. Leute, die jetzt ein ästhetisches Wohlgefallen an einem Trailer, der ansonsten aber unverständlich bleiben wird, haben wollen, müssen jetzt zuhören. Ja, ich meine, ich wollte mich nur mal melden. Das Telefon. Wählen Sie 0331 für Potsdam 721 39 32. 0331 für Potsdam 721 39 32. Ja, wie gesagt, hört sich gut an, ist aber nicht zu verstehen. Tag, wer bist denn du? Hi, hallo? Zack, ja. Ja, hallo, Jürgen, grüß dich. Wer bist denn du? Sir Henry. Ach, Tag, Sir Henry. Ja, ich, warte mal, ich muss mal ganz kurz Bügeleisen abziehen. Moment mal bitte. Bügeln, siehst du? Haben wir Bügeln gesagt und schon bist du dabei. Hä? Wie bitte? Das ist ja toll, wie Realität auch surrealistisch ist. Ja. Sind von Brille über Brillenhenkel, Brillenbügel, Bügel, Bügeleisen gekommen. Tolles Wortspiel. Ist doch, ja, aber das in der Realität, ja, nicht als subjektives Wortspiel von mir. Sondern eben waren wir bei Brillenbügeln und du bist jetzt beim Bügeleisen. Mhm. Toll. Dann wäre noch Eisenbahn, aber das... Ja. Sir Henry, bist du ein großer Finder? Ich bin, naja, ich habe... Du bist doch ein Snowboarder, du bist ein Snowboarder. Ja, eben, ja? Das habe ich auch gerade gebügelt. Dein Snowboard, schön. Ja, sag mal, die Snowboarderei, gibt die denn Anlässe, Sachen zu finden? Ja, an sich findet man immer schöne Sachen wie Brillen, aber ich habe zum Beispiel eine gefunden, die ich aufgesetzt habe und habe dann festgestellt, dass der Bügel total kaputt war. Also Angeber, Snowboarder, Sonnenbrillen eher. Oder ja. Wie so Skibrillen? Hat man da auch so eine, wo man hinten mit einem Gummi wie so Taucherbrillen? Ja, die zum Beispiel auch, aber das wäre natürlich günstiger, da welche zu finden. Aber die fliegen schlechter vom Gesicht runter, würde ich sagen. Weil da muss dann der Gummi schon reißen. Ja. Und eine Sonnenbrille, die würde schon mal schneller runterfallen, da muss bloß mal ein Huckel kommen. Sag mal, und jetzt sagen wir mal, die typischen Snowboarder-Sonnenbrillen, die sind ja eher so Yuppie-esk, oder? Also da findet man ja weniger 5-Mark-Brillen, nehme ich mal an. Ja. Sondern ist schon immer eher Ray-Ban oder sowas. Bei Nullen ran, dann kann es schon stimmen. Ei. Und so eine teure Brille hast du aber auch gefunden? Nee, das war echt eine Scheißbrille. Die habe ich dann auch gleich wieder weggeworfen. Die war irgendwie auch verdrückt. Da scheint einer draufgefallen zu sein. Ja. Und ach, und die hast du dann einfach so weggeworfen, weil du dachtest, das ist eine Scheißbrille, die ist eklig. Ja, nee, die war ja schon halb kaputt. Ja, also so ohne wohltätige Absicht. Ja. Ja, während von mir ist ja zum Beispiel ein schöner Brauch, ich werfe manchmal einfach Fenje so in die Gegend, weil ich denke, die findet dann irgendjemand anders und hat Glück. Aber das können dann genau die Pfennige sein, die dir irgendwann mal das Überleben retten. Aber das Überleben dann... Ich werf dir jetzt nicht aus, so sagen wir mal, merkantiler Überheblichkeit weg, weil ich denke, ey, ich schwimme mir halt weg mit dem Scheiß, sondern eher aus Freundlichkeit, weil ich auch Glück stiften will in der Welt. Naja. Weil wenn man einen Pfennig findet, dann freut man sich doch immer und denkt, hey, das ist ein schöner Tag, heute habe ich Glück. Plus, es kann ja manchmal genau der Pfennig sein, der einem irgendwann mal fehlt. Kann ich mir schwer vorstellen. Woran soll, in welchem Zusammenhang kann ein Pfennig zum Überlebenspfennig werden? Meinetwegen zum Beispiel für einen Anruf. Ich meine, das muss jetzt nicht unbedingt ein Notruf sein. Aber ja, aber da nutzt ja doch eh ein Pfennig auch ja nicht. Weil das ist ja so, sind ja sowieso Telefonkarten überall nur noch in Gebrauch. Naja, und einen einzelnen Pfennig nehmen ja, also selbst wenn es Kind Kartenautomat ist, nehmen ja die Münzfernsprecher, nehmen ja auch keine einzelnen Pfennige an. Du musst die ja auch nicht einzeln rein. Du könntest das dann zum Beispiel auch tauschen dann. Also quasi 10 Pfennig. Ja, da würde ich mir aber schon irgendwie zutrauen, sagen wir mal, 29 Pfennig in 3 Groschen umzutauschen. Gut. Also entweder ganz schnell vorzählen, dass der andere das nicht merkt, oder einen Pfennig eben zweimal hinlegen oder irgendwie so. Ja, das geht schon. Auf jeden Fall. Nee, ich wollte auf jeden Fall noch zu einer Fundsache kommen. Na, mach mal. Da bin ich jetzt, ich habe lange überlegt, aber habe doch noch was gefunden. Und zwar... Sir Henry. Hey, das hoi, hoi, hoi. Das war jetzt Zufall. Ich habe letzte Woche in meinem Zelt endlich wieder was gefunden, was ich schon seit über einem Jahr vermisst habe. Ich habe seit letztem Jahr im Campingurlaub meine Taschenlampe irgendwie im Zelt hängen lassen und habe aber meine Eltern beschuldigt, dass die diese Taschenlampe, die sonst im Auto stationiert ist, irgendwie versiegelt haben, dass die irgendwo mit hingenommen haben und liegen lassen haben. Ja, und jetzt letztendlich habe ich sie halt letzte Woche gefunden und war ziemlich erfreut, dass sie sogar noch geleuchtet Ach, hat. Das ist jetzt aber eher so ein mäßiger Wiederfund, ja, oder? Ja, ein wirklicher Fund, wo man irgendwie, sagen wir mal, so ein Schatzverhältnis zu hätte. Ja, so eine Taschenlampe super. Ist trotzdem wichtig. Also im Auto braucht man schon immer eine Taschenlampe. Jetzt mach gleich wieder so ein Überlebensdrama draus. Henry, danke dir für deinen Anruf, ja? Echt? Tschüss. Tschüss. Hallo. Hi, Jungs, ist Hagen. Wer, Hagen? Ja, klar. Was heißt denn da, ja klar? Na, wer sonst? Also ist auch Wurst. Soll ich dir mal zeigen, wer sonst? Na? Hör mal schön zu. Hallo, wer ist denn da? Ja, hallo? Du bist nicht Hagen, oder? Nee. Siehst du? Weil eben war ein Hagen dran und hat gefragt, wer sonst? Wie wenn ich rinne und dann dürfen nur Hagens sein. Wer bist denn du? Ich bin die Silvia. Du bist eine richtige, wirkliche, angenehme, Person. Sehr nette Alternative zu Hagen, glaube ich. Nee. Doch, Silvia, doch. Hast du da irgendwelche Hagens bei dir in der näheren Umgebung? Nee, auf gar keinen Fall. Die dich jetzt versuchen unter Druck zu setzen? Nee, siehst du. Nee. Warum willst du keine Alternative zu Hagen sein? Weil Hagen ist nicht mein Ding. Na, sag doch. Und du bist eben eine Alternative. Du bist genau das Gegending. Ich bin eine Person für mich selber. Hagen ist nicht mein Ding. Ja, eins ohne. Hagen ist nicht mein Ding. Na, Hagen ist Hagen. Silvia ist Silvia. Na, sag doch. Hagen, Unbehagen. Genau. Alles so. Wohlbehagen. Wohlbehagen. Nina Hagen. Ja? Ja. Silvia. Ja. Hast du denn schon mal was Schickes gefunden? Ja. Was denn? Damals, als ich 12 war, habe ich 100 Mark gefunden. War im Winter im Schnee. Wobei, ich wollte jetzt eigentlich sagen, im Geld finden ist verboten, seine Ruhe und Schlaf finden ist verboten und Freunde finden ist auch verboten. Oh, was bleibt denn da noch übrig? Schätze. Irgendwelche Schätze. Na, 100 Mark war für mich damals zu viel. Stimmt, ist ja im Grunde ein Schatz. Du hast dann auch, wie alt warst du da, 12? 12, genau. Da überlegt man, da hat man auch noch kein schlechtes Wissen, dass man das einfach, man behält es dann einfach. Naja, eben. Und denkt, wenn wer 100 Mark verliert, ist wahrscheinlich ein Erwachsener. Und Erwachsene sind ja genau die Gruppe von Menschen, die ja am ehesten über 100 Markscheine verfügen, im Gegensatz zu der Klasse der 12-Jährigen. Ja, genau. Ja, und was hast du dann gemacht? Hast du die beichtet? Hast du dir mal gesagt? Ja, meiner Mom. Ach so, und da hat die dir aber, weil sie gedacht hat, ich bin ein Erwachsener, wenn jemand 100 Mark haben soll, da sind es die Erwachsenen, hat sie dir gleich weggenommen? Nein. Eieieiei. Ich wusste ganz genau, dass damals war mein Traum eben diese Barbie-Pferde und Barbie-Puppen und alles. Das war ziemlich teuer gewesen. Und durfte ich mir eben kaufen, was ich wollte. Wie lange ist es her, dass du 12 Jahre warst? Jetzt bin ich 23, also so... 11 Jahre ungefähr? Jahre, genau. Ja, und dein Interesse hat sich von Barbie-Puppen hat sich schon wegverlagert? Ja, total. In welche Richtung ungefähr? Weiß ich jetzt gar nicht. Also ich habe jetzt gar keine Hobbys mehr so. Jungs, Motorräder, Alkohol? Nein. Na, da hinten höre ich doch die alkoholisierten jungen männlichen Motorradfahrer. Ja, laut lachen, du. Nee. Gut, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Ja, danke auch. Ja? Ich muss jetzt nämlich, tschüss, ich muss jetzt nämlich hier erstmal dieses Gespräch beenden, weil gleich wieder Nachrichten kommen. Vorher ist aber noch ein bisschen, also nicht nur Nachrichten, sondern so eine nette Person ist hier ins Studio reinmarschiert, forschenden Schrittes, namens, wirft die Haare nochmal in die Luft, namens Kerstin Koch. Wer jetzt einen Vergleich starten will zwischen Daniel Johnston und Kerstin Koch, der muss jetzt zuhören. Als erstes kommt Daniel Johnston und danach Kerstin Koch mit den wie heißen die Nachrichten jetzt? Ordentlich. Info, Kurzinfo. Mit dem Kurzinfo. Und das jetzt aber erstmal mit Daniel Johnston mit It's All Over Now. You broke my heart in two, and I'm leaving this half with you, to remind you what you done to me, honey. It's over. Ja, das ist eben der Punkt. Irgendwie so ganz over ist es anscheinend doch nicht. So, Kinder, ihr habt jetzt irgendwie drei Möglichkeiten. Entweder ihr folgt ihr diesem Vergleich zwischen Daniel Johnson und Kerstin Koch und verfolgt den Verlauf der Nachrichten. Oder ihr nutzt die Gelegenheit und ruft den halbautomatischen Anrufbeantworter an jetzt in der Zwischenzeit 0331 721 39 32. Oder geht mal kurz auf Klo. Geht mal auf Klo. 23 Uhr 32. Info. Protestaktionen. Rund 70 Greenpeace-Aktivisten haben heute den UNO-Sitz in Genf blockiert. Sie protestierten anlässlich des 51. Jahrestages des Atombombenabwurfs auf Hiroshima gegen die Verhandlungsverzögerungen über ein weltweites Verbot von Atomwaffentests. Die Polizei löste die Aktion auf und nahm 5 Personen fest. Krieg. Eine Großoffensive tschetschenischer Rebellen hat heute in der Kaukasusrepublik die heftigsten Gefechte seit Monaten ausgelöst. Agenturberichten zufolge sollen etwa 600 Kämpfer in das Zentrum von Grosny eingedrungen sein. Die russische Regierung drohte mit dem Abbruch aller Verhandlungen. Mangel. Die Zahl der offiziell registrierten Arbeitslosen in Deutschland ist im Juli auf über 3,9 Millionen gestiegen. Auch auf dem Lehrstellenmarkt gibt es Probleme. Kurz vor Beginn des Ausbildungsjahres fehlen 90.000 Plätze, die meisten davon in Ostdeutschland. Klage. 12 Elternpaare und 4 Schüler haben beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde gegen das Unterrichtsfach Lehr in Brandenburg eingelegt. Sie wollen das Land verpflichten, Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach an den Schulen zu erteilen. In Karlsruhe liegen bereits ähnliche Klagen der evangelischen und der katholischen Kirche sowie der CDU-CSU-Bundestagsfraktion vor. Wetter. Nachts Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad, morgen zunächst heiter, später wolkig um 25 Grad. Verkehr. A11 Richtung Nord. Die Auf- und Abfahrt via Berlin ist wegen Bauarbeiten für 3 Wochen gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Stadtverkehr Berlin-Reinickendorf A111. Charlottenburg Richtung Oranienburg im Tunnel Flughafen Tegel ist der linke Fahrstreifen bis ca. 24 Uhr wegen Fahrbahnmarkierungen gesperrt. In der Gegenrichtung wird zwischen 24 und 5 Uhr früh ebenfalls der linke Fahrstreifen gesperrt. Und A100 Seestraße Richtung Tempelhof zwischen der Ausfahrt Spandauer Damm und der Ausfahrt Alboinstraße ist an einer Wanderbaustelle der linke Fahrstreifen bis um 2 Uhr gesperrt. Ab 2 Uhr ist dann in der Gegenrichtung ebenfalls der linke Fahrstreifen bis 5 Uhr früh gesperrt. Sag mal, hast du eine Vorstellung, was eine Wanderbaustelle ist? Ich weiß es auch nicht. Und hast du eine Vorstellung, was der Fuji Cup jetzt macht? Ja. Das habe ich rausgefunden. Weil dann können wir auch Sporttrainer machen. Ja, mach mal Sport. Ja, mach mal Sport. Und dann sagst du Fuji Cup und dann sagst du aber, wer außer Düsseldorf noch auf dem Platz steht. Ja. Sport. Der Fuji Cup. Also Dortmund hat gegen Schalke gespielt und Schalke hat 3-1 gewonnen und steht jetzt im Finale. Vom Fuji Cup. Genau, und der findet schon zum 10. Mal statt. Und ja, das Besondere daran ist, dass eigentlich Dortmund deutscher Meister ist. Und das ist die besiegt hat. Und wer darf denn überhaupt mitspielen mit dem Fuji Cup? Alle oder nur... Jetzt fragst du mich was ich nicht weiß. Ja, wir haben ja noch Nachrichten. Noch mal gemeinsame Nachrichten. Also nachher muss ich nochmal rausgehen und recherchieren. Ja. Naja, hast du ja 55 Minuten okay. Zeit. Vielen Dank, das waren Fritz und Kurz. Ja. Kurz Info mit Kerstin Koch und jetzt kommt ein Lieblingstrailer von mir. Aus einer Hamburger Garage direkt in den deutschen Pop-Olymp. Ich weiß nicht, wie konnte das geschehen. Die Lofi Deutschtext Punkband Tokotronic. Live in Farbe und zu dritt. Tokotronic in der Volksbühne zu Berlin. Freitag, 30. August. Unterstützt, untermauert und niemals unterschätzt von Fritz. Ach, der fällt mir gut hier. Aus einer Hamburger Garage direkt in den deutschen Pop-Olymp. Ich weiß nicht, wie konnte das geschehen. Die Lofi Deutschtext Punkband Tokotronic. Live in Farbe und zu dritt. Tokotronic in der Volksbühne zu Berlin. Freitag, 30. August. Unterstützt, untermauert und niemals unterschätzt von Fritz. So, Kinder, gleich jetzt weiter. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. und sprich bitte ins Mikrofon. Ja. 74 81 110 ist die Telefonnummer hier. 74 81 110 in Potsdam. Potsdam die Vorwahl 0331. Und ihr könnt jetzt mal ganz lazy euch zurücklegen und anderthalb Minuten großartiger Musik lauschen. Steve Binetti tut so, wie wenn er Jimi Hendrix in Murmansk wäre. Oh hey Joe, Grozna dozna bilam drajenca. Пожалуйста, дразная детли на здрастрание, красиво тоючо. На ночи нас на проброса, бизная бролья на деа друга ля. Божная, божная, проше, проше, не пожалуйста, не мене змая. Дразная бор, ach Mann, das ist jetzt aber ein Ärger, das ist ein Bandemarsch hier. Wobei so richtig bei so Geschichten wissen wir mal nicht, ob es vielleicht Absicht ist. Und war es eben Absicht. Ha. Steve Binetti. So, wir telefonieren jetzt weiter. Thema ist immer noch Funde. Wir telefonieren jetzt 5 oder 10 Minuten und danach kommt dann das Expertengespräch mit Stefan Schwarz, das euch vielleicht auch zur Anregung dienen soll. Tag, wer bist denn du da? Hi, Steve. Steve? Jo. Tag, Steve. Jo. Bist du ein großer Finder? Naja. Hast du einen Computer? Nee. Ach, schade. So? Na, da ist ja auch immer, da heißt es ja auch immer Finder. Und ich weiß aber immer, also jedenfalls, wenn man so ein Apple-Dings da hat. Und aber ich weiß ja auch nicht, was der Finder eigentlich ist. Nee, ich hab kein Apple, ich hab Apple-Saft hier. Apple-Saft? Ja, nee. Wollen wir über Funde reden? Ja, reden wir über Funde. Ich hab nämlich mal einen ganz, ganz tollen Fund gemacht. Das ist schon ziemlich lange her. Aber war damals für mich ganz toll. Und zwar war damals noch der Steve Kleen. Und ging dann. Sag mal, du hast ein ziemlich distanziertes Verhältnis zu dir, oder? Wieso? Na, dass du so von dir als dem Hagen sprichst. Nee. Wer war da Kleen? Ja. Der Steve war Kleen, hast du gesagt. Ja. Ja. Naja, jedenfalls, ich damals wollte damals mir was kaufen im Intershop, ne? Und musste umtauschen, weil sie meine 20 Mark da nicht so genommen haben. In Schönefeld am Flughafen und bin rüber. Und da war eine ältere Dame vor mir und die hat da auch getauscht. Und die hat dann halt was fallen lassen, ne? Ein 50 Mark Forum-Scheck. Und ich Schwein hab mal aufgehoben und nicht abgegeben. Kann ich verstehen. Das waren sowieso die großartigsten Funde, oder? Westgeld finden war da extrem schwierig und super beglückend. Ich konnte mir dann von Depeche Mode die Black Celebration holen und war schweinestolz. Während heute macht der Westgeld finden ja nicht mehr so einen Spaß, oder? Ich meine, schön ist immer noch, wenn man 50 Mark findet, aber ja, so, der eigentliche Reiz ist hin. Ja, irgendwo der Bringer ist jetzt ja so. Nee, der wirkliche Zauber ist verschwunden. Nee, und man konnte sich Maß holen und so, ne? Also, ja. Und hast du danach irgendwann mal noch mal einen Fund gefunden, also irgendwas gefunden, was da ungefähr wenigstens mithalten könnte? Oh nee. Mit 50? Nee, an den Kick reicht nichts mehr ran. Also, da ist nicht zu übertreffen. Nee, für mich selber nicht. Ja. Danke ich dir für deinen Anruf. Okay, bye. Du hast es, glaube ich, mit aller gebotenen Intensität auch hier zum Vortrag gebracht. Vielen Dank. Tschüss, sorry. Steve. Hallo. Hallo. Ja, hi, guten Tag, wer bist denn du? Ja, hier Marco in der Muschel. Ja, ich habe auch mal einen Fund gemacht. Schön formuliert. Ein bisschen 100. Naja, mach weiter. Ja, ich habe mal einen Fund gemacht und zwar war das gerade gestern. Und? Ja, meine Mutter meinte, ich sollte endlich mal wieder mein Zimmer aufräumen. Das habe ich dann auch gemacht. Wie alt bist du denn? Ich 18. Ah ja. Ja. Na, jedenfalls habe ich dann mein Zimmer aufgeräumt und hinterm Schrank habe ich meine, die habe ich wirklich ewig vermisst. Schlittschuhe, deine Schlittschuhe gefunden. Nee, die Electric Ladyland. Die Electric Ladyland? Ja. Die toll! Die habe ich ewig vermisst. Ei, na, das ist ja fast einem Westgeldfund vergleichbar. Na gut, nicht ganz so gut, aber noch ist schon vergleichbar, ja. Konkreter, doch. Ja, ach so, überhaupt mit Musik, das wollte ich mal sagen. Letzte Woche, das hat überhaupt nicht geklappt mit deinem Balance-Dings da und so. Wieso hat das nicht geklappt, weil du Monoradio hast? Nö, Stereo. Sogar so ein Regler habe ich sogar auch noch, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Inwiefern hat das nicht geklappt? Naja, ich habe immer noch Ohrenschmerzen, weil es hat irgendwie immer beides gleichzeitig so geklungen. Und du hast aber nicht den Balance-Regler hin und her gedreht? Doch, das habe ich gemacht, ja. Aber hat nicht geklappt, da war ich ziemlich sauer, ja. Was heißt, hat nicht geklappt, weil dein Balance-Regler kaputt ist? Na, das kann natürlich sein, ja. Siehst du? Erstmal sich selber kritisieren und bei sich selber nachfragen. Ja, aber bei Jimmy hat's geklappt, da wäre ich immer links und rechts und dann immer nur links oder rechts und so. Aber immer die gleiche Musik. Naja, nun will ich mich jetzt aber auch nicht mit Jimmy vergleichen. Gut, das war ja auch nicht Jimmy. Andererseits hat die Schuld hat doch der Balance-Regler. Siehste. Ich danke dir für deinen Anruf. Gut, tschüss. Tschüss. Zwei großartige Funde sind bis jetzt wirklich aufgelistet. Also drei eigentlich. Brillenlose, glaslose Brille, 50 Westmark, Electric Ladyland. Da bin ich gespannt, ob da Funde noch irgendwie zu überbieten sind von euch. So, wir machen jetzt erstmal noch mal kurze Musik und hören dann die, wie heißt das Expertengespräch? Das ist jetzt auch wieder tolle, nette Musik. Hypermodern Jazz von Alec Empire, The Unknown Stepdancer. An der Stelle ja wieder ausgesprochen froh, Stefan Schwarz hier im Studio zu haben, der versprochen hat. Ich bin auch ausgesprochen froh. Worüber bist du eigentlich ausgesprochen froh? Rieb. Jürgen? Ich bin ausgesprochen Jürgen froh, Rieb heute. Ja, historisch-surrealistische Prosa bildet die Eröffnung dieses Expertengespräches, das eigentlich ein ganz anderes Thema hat, nämlich das Thema Finden, wichtige Funde. Du bist hier als Experte, wie du ja immer als Experte hier bist. Fundskerl. Als Fundskerl außerdem. Eine Meinung, die ich so nicht teile, aber die zu äußern dir durchaus zusteht. Deine ganze innere und äußere Biografie ist ja der Sache des Findens und der Funde aufs Engste verschwistert, verschwägert und versüfft. Na, würdest du die selber darstellen wollen, diese deine Geschichte? Ja, also ein Endpunkt ist ja dein Fundbüro jetzt. Ja, ich habe ein Fundbüro jetzt, aber das beruht natürlich auf einer Biografie, die mich prädestiniert für Finden, für Funde. Ich habe vor einigen Jahren auch einige Funde verloren selber, deswegen auch ein Fundbüro aufgemacht. Aber ursprünglich war ich ein Findelkind, also nicht ein Windelkind, sondern ein Findelkind. Und aufgrund meiner glockenhellen Stimme, meiner Knabenstimme, ein Knabensopran, war ich in einem Findelkinderchor und wir haben regelmäßig teilgenommen beim... Das war das große, auch vom ZDF übertragen? Ja, das war das Findelkinder-Singen in Sindelfingen. Da Findelsingen haben wir in Sindelfingen. Mächtig abgeräumt, denn wir durften nicht selber im Wettbewerb teilnehmen, sondern mussten dann das Geschirr abräumen danach. Euer Erfolg bestand auch darin, dass irgendwie der Zwang quasi da war, einfach euch gut zu finden. Ja, und das fand ja auch statt in Sindelfingen, das Findelkindersingen. Gut. Stefan Schwarz, dann wollen wir gleich mal irgendwie historisch exkursieren. Funde haben ja die Geschichte der Menschheit geprägt, wie eigentlich jedes Thema, was im Sprechfunk behandelt wird, die Geschichte der Menschheit in der einen oder anderen Weise entweder bis dahin geprägt hat oder dann durch die Sendung selber prägte. Oder durch die Geschichte der Menschheit geprägt wurde. Ja. Das Ereignis selbst. Ja. Einer der großen Funde. In diesem Fall war es nicht die Geschichte der Menschheit, die das Ereignis geprägt hat, sondern es war nur ein kleiner Teil der Menschheit. Es waren die Türken, es waren die Osmanen, ja, die 1532, 34 oder 38, so genau kann man das nicht mehr sagen, weil dort gibt es offensichtlich eine Erinnerungslücke. In meinem Kopf, 1532, sag ich mal, lagen die Osmanen vor Konstantinopel. Konstantinopel, damals eine sehr blühende, sehr reiche, sehr große Stadt mit riesigen Stadtmauern auch. Nicht immer eine große, blühende Stadt gewesen. Die sich ja zu dem Zeitpunkt emanzipiert hatte von ihrer eher miefien, kleinstädtischen Vorgeschichte. Ja, das war ja vorher ein Flecken, kaum so groß wie eine Brustwarze, deswegen auch Konstantin Nippel genannt. Ja. Ja, und die Osmanen lagen 1532 vor 1534, mag es auch gewesen sein, oder 1538. Ja. Das spielt für uns heute keine Rolle. Damals für die Konstantinopler spielt es eine große Rolle, denn 6 Jahre nicht oder doch wäre damals schon entscheidend gewesen. Ist klar. Jedenfalls lagen die Osmanen vor Konstantinopel. Für 6 Jahre hätte ja dieser Zeitraum im Grunde ihr Leben umfasst, könnte man so sagen. Das kann man nicht so sagen, das muss man auch so sagen. Ja. Und die Osmanen lagen, ich sage es jetzt noch einmal zum dritten Mal, lagen vor Konstantinopel. Wobei lagen ist ja jetzt auch eher metaphorisch, ne? Also die standen ja teilweise auch. Ja, aber teilweise auch nachts lagen sie vor allem vor Konstantinopel. Ja. In der festen Absicht, Konstantinopel zu erobern. Zu erobern, ja. Um dem Oströmischen Reich ein unrühmliches Ende zu bereiten. Dem Oströmischen Reich ein unrühmliches Ende zu bereiten. Konstantinopel fand ja auch sein Ende dann durch die Osmanen. Und ich will kurz erklären, wie es dazu kam. Der Anführer der Osmanen war damals Sultan Mehmed II., das ist aber sein Kurzname, unter dem er in die Geschichte eingegangen ist. Eigentlich hat er einen etwas längeren Namen, nämlich Mehmed Ibn Mehnach, Ibn Mehs Besser. Ja. Und der zweite, denn er hatte einen Vater, Mehnach Ibn Mehs Besser, das war sein Vater, der erste. Und Sultan Mehmed II. Lag mit seinen Osmanen vor Konstantinopel, ich sagte es jetzt bereits zum vierten Mal. Und da fanden Osmanen, die so an den Stadtmauern entlang schlurften. Solche Art rhythmische Wiederholung, die steigern ja doch die Spannung enorm. Wiederholung ist Erziehung. Und ist aber auch ein tolles dramaturgisches Mittel. Das stimmt, ja. Ja. Und Osmanen, die an den lagen zum fünften Mal? Ja, die zum fünften Mal vor Konstantinopel lagen und dort an den Stadtmauern umherschlichen, nur sporadisch unterbrochen durch siedendes Pech und kochendes Wasser, das auf sie herabregnete, fanden in der Stadtmauer ein Loch. Ah ja. Ja, also einer der großen Funde der Weltgeschichte. Und durch dieses Loch konnten sie in die Stadt eintreten, aber eben nicht um dort einzukaufen, sondern um die Stadt zu verheeren. Ja, plündern, brandschatzen, verwalten. Ich würde es unter dem Sammelbegriff verheeren mal so subsumieren. Da fand dann Konstantinopel sein Ende und ward fortan Istanbul. Ja. Das es ja auch heute noch gibt. Ja. Und naja. Soweit zum Finden in der Geschichte. Also, dass manchmal Löcher gefunden werden, die nicht nur... Ja. Das war jetzt quasi äußere Geschichte, die wir da beschrieben haben. Ja. Funde haben aber auch natürlich die innere Geschichte der Menschheit, die innere Verfasstheit des Menschen aufs Deutlichste prägt. Ein ganz wichtiger Prozess war der Selbstfindungsprozess der Menschen. Ja, ja, ja. Wo hat denn dieser Selbstfindungsprozess des Menschen, ein Prozess, der sich selber über einen längeren Zeitraum hinstreckte, seinen konkreten historisch-lokalen Ausgangspunkt, Stefan Schwarz? Ja, seltsamerweise nicht im Abendland, wie man vielleicht aufs Erste hin nicht meinen möchte. In der griechischen Antike, wie sollte. Ja, es sind also nicht die Ursprünge des klassischen antiken Denkens, der Zusammenbruch des bikameralen Bewusstseins, um hier nochmal einen Fachbegriff, den keiner versteht, einzuwerfen, sondern es fand statt, auch im Polarbereich, heute ein Teil Russlands bei den Tschuktschen. Ja. Die Tschuktschen sind eigentlich nicht so sonderlich bekannt. Das ist eigentlich schade, wenn man bedenkt, welche kulturelle Errungenschaft sie der Menschheit geschenkt haben. Sie haben nämlich den Kaugummi erfunden eigentlich. Der dann auch ein Transportmittel des Selbstfindungsprozesses der Menschheit sein sollte. Bis dahin die Menschheit ausgesprochen selbstlos, beginnt mithilfe des Kaugummis sich selbst zu definieren, sich selbst zu finden, Ich-Bewusstsein zu entwickeln. Wie kann man sich das vorstellen? Das kann man sich ganz einfach vorstellen. Also Kaugummi war ja bei den Tschuktschen ungemein verbreitet. Kaugummi hatte die Aufgabe, den Speichel warm zu halten, der sonst im Mund gefror. Ja. Und das Schlucken des Speichels natürlich wesentlich erschwerte. Und gewonnen aus Kautschuk. Aus Kautschuk, deswegen Bäumen. Eigentlich auch ja, Kautschuktschen ja. nannten die umliegenden Völker die Tschuktschen. Und es gab einen berühmten Tschuktschen, einen sehr stark kauenden Tschuktschen, der sich beim Kauen von Kautschuk, von Kaugummi Kautschuk, ein kautschuktscher Kautschuk, den er dort kaute, das war der berühmte Tschuktsche Wassili Tschuktschin, auch ein Literat gewesen dann und Filmemacher, denn die Tschukten haben ja damals schon Filme gemacht, Ölfilme und dergleichen mehr. Und Wassili Tschuktschin biss sich eines Tages auf die Zunge während des Kaugummi-Kautschuk-Kauens. Und stellte überraschend die Frage, Wer war das? Er hatte ja kein Ich-Bewusstsein, er konnte sich also nicht vorstellen, dass er sich selbst auf die Zunge gebissen hätte. Weiß nicht, auf der Zunge, der Schmerz brüllte rum, rannte durch das Dorf und so, beschuldigte alle Leute, dass sie ihm auf die Zunge gebissen hätten. Ja. Und auf die Frage, wer war das? Einmütigkeit bei den umherstehenden Sie zeigten auf ihn. Alle zeigen auf ihn. Und er unternahm eine Art Selbstbefragung. Der Mensch, der erste Mensch, sieht zum ersten Mal sich mit sich selbst konfrontiert. Ja, und durch eine Art Selbstbefragung kam er dann darauf, dass er es selbst gewesen war, der sich auf die Zunge gebissen hat, und damit hatte er das Ich gefunden. Denn das war ja er, das Ich. Ein Prozess, der heute immer also wieder... Also andere nannten ihn ja nicht Ich, sondern also Wassili. Ja. Aber er sagte zu sich als Art Kosename, weil Wassili war ein bisschen zu lang, immer nur Ich. So mit so einem zärtlichen Unterton. Nee, das war er war ein bisschen asthmatisch und es war eher so ein Keuchen. So. Ja. Stefan Schwarz, Selbstfindung haben wir... Die Türken haben ihr Loch erfunden. Gibt es so Grundregeln, was Umgang mit Funden betrifft, wie man sich beim Finden verhalten sollte? Ja. Also grundsätzlich sollte man tatsächlich nicht alles aufheben, was man findet. Ja, das geht ja nicht nur um tote Tiere oder dergleichen mehr. Das man Kindern ja auch verbietet, irgendwie verreckte Maulwürfe anzuheben und nach Hause zu nehmen und aufzubewahren, womöglich noch unter dem Kissen, sondern es gibt auch Funde, die man einfach liegen lassen soll. Eingesammelte Leichenfunde, fatale juristische Konsequenzen. Und ich erinnere nur mal, um das zu illustrieren, an einen schlimmen Vorfall, der sich vor einigen Jahren in Berlin ereignete. In Berlin traf sich die Numismatik-Sektion des Sehschwachenverbandes und sehschwache Numismatiker aus allen Teilen Deutschlands waren dort nach Berlin gekommen, um die sehschwachen Numismatik voranzutreiben, Probleme der sehschwachen Numismatik zu erörtern. Und die Sehschwachen unternahmen natürlich auch Exkursionen im Berliner Stadtbereich und fanden nach ihrer Auffassung, die waren ja sehschwach, eine Unmenge von 5-Mark-Stücken, die dort auf der Straße herumlagen. Und das im Gefolge dieses Fundes, wir fanden Tausende, Zehntausende 5-Mark-Stücke, für sie ein Riesenfund, aber für die Stadt Berlin doch ein herber Verlust, denn diese Gullideckel mussten ja alle wieder ersetzt werden. Und teilweise kam es zu Unfällen, dass Leute eben in diese nicht mehr von Gullideckeln behüteten und selbst Kanalisationen stürzten. Seeschwache Numismatiker-Treffen lag ja doch der Schatten der Tragik. Ja, einige Numismatiker sind dann auch zu Tode gekommen. Ja, es gibt einen alten numismatischen Brauch, also so eine 5-Mark-Münze zum Beispiel in die Luft zu werfen und da Kopf oder Zahl traf es schon der Spruch, denn es traf sehr oft den Kopf. Oder die Krankenkasse musste eben zahlen, wenn es nicht den Kopf traf. Also so ein Gummi-Deckel. Vielen Dank, Stefan Schwarz. Ist ja doch sehr schwer. Hallo nach Deutschland. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 11. 0. Ja, goldenen Zitronen. Wer vorhin schon Johnny gehört hat, der hat den Song jetzt zum zweiten Mal gehört, der wirklich in dessen Mitte er wirklich in diesem Quentin Tarantino besteht. Was muss ich noch sagen? Also die Telefonnummer hier ist klar, 74-81-110. Thema sind Funde. Wer die Gelegenheit nutzen will, den halbautomatischen Anrufbeantworter anzurufen, der könnte wählen 721 39 32 unter dieser Telefonnummer ist er selber zu erreichen. Eigenwerbung, die er für sich macht, hört sich so an. 0331 für Potsdam, 721 39 32, so schwer ist es nicht, versuch es mal, 0331 für Potsdam. 721 39 32. Jetzt alle! Völlig wertfrei. Trailer sagen doch viel aus über die Betrailerten. Tag, wer bist du da? Ja, hallo. Wie lange kann man euren automatischen Telefonberater anrufen? Der Berater ist es direkt nicht. Ist ja eher so ein halbautomatischer Anrufbeantworter. Ja, wie lange kann man den anrufen? Noch, sagen wir, eine halbe Stunde oder 40 Minuten. Und von wann bis wann? So ab 11. Okay. Wieso fragst du jetzt? Einfach nur so. Willst du den anrufen? Nö. Hm. Interessiert mich mal. Sind so Sachen, die ich mir mal gerne notiere. Dass genau. Man einfach Bescheid weiß. Genau. Schön. Gibt's noch so andere Sachen, von denen du so Bescheid weißt? Ja, was willst du denn hören? Wisch ich jetzt nicht mal. Würde es Sinn machen, dich anzurufen, wenn man mal jetzt in einer Notlage ist? Und nicht richtig weiter weiß? Weil du hast ja zum Beispiel die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Und weißt doch, wann der ungefähr Dienst macht und so? Ja, naja. Ja, ich meine, sag die auch an. Gibt's? Die Nummer. Kannst du die ansagen auch? Nee. Aber ja, dich beruhigt jetzt gewissermaßen, im Besitz des Wissens zu sein, wann er überhaupt arbeitet. Ja, na, ich hab das auch hier irgendwo. Ohne jetzt selber. Ach so, hast du verlegt aber jetzt die Nummer? Ja, die ist hier eingespeichert, ja. Ah ja. Und notierst dir viel eben so Sachen? Ja, das ist also, wenn ich mal eine Nummer habe und nichts zu schreiben habe, dann speichere ich sie mir ein. Ja. Und hast du schon so viele andere Telefonnummern auch gesammelt, mit denen du eigentlich ja nicht anfangen kannst? Also die, wo du nicht die Absicht hast, da mal anzurufen, aber dass du die eben einfach hast, so viel? Ja, also ich hab jetzt in der letzten Zeit 5 Nummern weggemacht, wo ich gar nicht mehr weiß, was das war. Ja. Und jetzt hast du aber auch immer noch so irgendwie quasi unpraktische Nummern, die du nie anrufen wirst, aber von denen, wo du dich freust, dass du die hast? Ja. Ja? Was denn zum Beispiel noch so? Ach, von Kumpels, die so und so jeden Tag treffe, die ich gerne anrufen brauche. Ah ja. Ja, genau. Ja. Naja, finde ich aber auch schön, dass es so Leute gibt wie dich. Ja, finde ich auch schön, dass es mich gibt. Ja, du hast doch keine. Guck mal, bei mir ist das irgendwie eine freiwillige Entscheidung. Du hast ja keine andere Wahl. Ja. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo. Oh, geil, ich bin drin. Ja, hi. Hi. Hi. Bist du denn ein Finder? Was bin ich? Ein Finder. Hast du schon mal was Schönes gefunden? Eine Bierbüchse. Hast du? Ja, hi. Jetzt grübelt eine. Nee, ich überlege, ob ich dir, was ich dir so einen Alternativen anbieten kann. Ja, also sag mal, jetzt hier im Radio anzurufen, ist ja offensichtlich extrem sinnlos jetzt für dich. Was könnte man jetzt noch machen? Ist 12. Wo wohnst du ungefähr? Mecklenburg. Mecklenburg. Ja, kannst du ein bisschen eingrenzen? Stadt, Dorf? Ja, Ludwigslust, falls es dir was Ludwigslust. Aber da ist ja jetzt so volle Pulle, ist ja da jetzt nicht mehr los auf der Straße, oder? Ja, aber Terrasse. Dass du jetzt, sagen wir mal, dass du runtergehen könntest. Nee, auf und vielleicht Terrasse da noch ein bisschen Spaß haben. Nee, ich mach das auf der Terrasse, weißt du? Was machst du auf der Terrasse? Ich mache eine Party. Oh, das hört sich ja jetzt aber schon voll. Also die Stimmung schlägt hoch bei euch, nehme ich an. Ja? Wär doch jetzt vielleicht zur Zeit, dass man sich gegenseitig so hintereinander aufstellt und die Hände auf die Schultern legt und dann mal so um den Tisch rumläuft? Ja, los, kommt mal her. Und vielleicht dazu irgendwie tolle Musik macht? Ja? Ja, sie fängt schon an hier. Ja. Und du bist nicht sauer, wenn ich mich da zurückziehe. Ich bin nämlich nicht so ein Fan von sowas. Nee? Nee. Viel Spaß noch, ja? Tschüss. Ja, dir auch. Ja, danke. Hallo. Ja. Wer bist denn du? Hier ist Erika. Tag, Erika. Ja, guten Abend. Abend. Es klingt auch eigenwillig, aber ich habe letzte Zeit innerhalb vom Vierteljahr abgestellte Autos mit Autoschlüssel gefunden. Kann man das so bezeichnen? Und hast du die alle mit nach Hause genommen? Nee. Nee. Ehrlich bin ich nur mal. Also der eine stand vorm Haus. Ja. Und da war dann noch der Schlüssel drinne. Ja. an der Tür. Und hinten saß vielleicht hinten ein Toter im, im Rücksitz? Nee, das habe ich nicht mal kontrolliert. Hast du ja nicht kontrolliert? Nee, das habe ich nicht gemacht. Hast du gedacht, was hast du denn da gemacht? Ja, ich habe einen Zettel dran gestrickt, Autoschlüssel stecken gelassen und dort nur abzuholen. Ach so, und dann sind die aber vorbeigekommen? Ja. Und haben den Autoschlüssel abgeholt? Ja. Da waren die ja nicht tot. Nee. Haben sie aber Glück gehabt. Ja. Ja, also in doppelter Hinsicht. Auf der einen Seite ihren Autoschlüssel wiederkriegt, auf der anderen Seite nicht tot. Naja. Ist er da für die Betroffenen? Ja, vorm Haus. Ja, für die Betroffenen ist schon irgendwie helle Freude. Ja. Ja. Aber da kam nicht mal ein Dankeschön rüber. Ach, na, das ist ja aber eine Frechheit. Kannst du dir sowas vorstellen? Ja, nee, die kommen einfach hoch, klingeln, sagen, will mein Autoschlüssel wieder haben, nehmen den und ziehen ab. Ja. Ja. Ei, ei, ei. Undank ist der Weltenlohn, ne? Ja. Ja. Und das andere Mal war drüben im Wald wo der Vogelpark auf dem Parkplatz. Und auch schon wieder ein Auto? Auch. Mit Autoschlüssel ohne Toter. Sticken gelassen. Ja. Und hast du auch schon mal so Sachen gefunden, die du dann doch mit nach Hause genommen hast, wo du dich sehr drüber gefreut hast, dass du die gefunden hast? Ja, aber das musste ich auch abgeben. Ich habe sogar schon mal eine Brieftasche mit EC-Karte und Code dazu. Ach so, naja, aber da ist ja dann aber doch schwierig. Also das setzt ja dann doch schon ziemliche kriminelle Energie voraus, ja, dass man daraus dann Geld macht. Aber ich meine, immerhin. Ein Pfund. Immerhin, ja. Ja. Und, ein dickes Pfund. Ne? Ja. Da kann man ja auch was draus machen, wenn man nicht ehrlich ist. Ja, und aber du bist aber ehrlich. Ja, siehst ja. Das heißt, wenn du jetzt was findest, wie würdest du dich denn verhalten, wenn du jetzt einen 100-Markschein auf der Straße finden würdest? Ach, da habe ich sogar schon mal zu DDR-Zeiten schon mal 1.000 Mark gefunden. 1.000 Mark? Ja. Die hab's doch im Osten ja nicht. Dann war das gleich Westgeld? Nee, das war auch Ostgeld. Die haben aber im Osten ja nicht keine 1.000 Markscheine gehabt. Nee, aber in der, zu Hunderten. Ach hier so. Haben wir keine. Und ach, das ist ja toll. Und wo lagen die? In der Brieftasche auf der Straße. Ich sah die noch laufen. Die sind irgendwo in einer S-Bahn hinterhergelaufen. Ja. Und haben die wohl verloren. Ja. Und dann hast du die noch laufen gesehen? Und hast die Brieftasche aufgehoben und hast gesagt, ach Mensch, in meinem Alter, da hinterherrennen, das schaffe ich, die kriege ich doch nie. Hinterhergelassen bin ich nicht, aber ich habe sie abgegeben. Und ach so. Ja, das auch gemacht, weil dann auch noch Papiere drin waren. Ah ja, ja, dann, ach, dann kriegt man doch ein schlechtes Gewissen. Das wäre schöner gewesen, wenn keine Papiere drin gewesen wären, wa? Ja. Dann hätte man sagen können, so Geld an sich lässt sich ja schwer einer bestimmten Person zuordnen. Ja. Ja. Sodass man dann doch geneigt wäre, es selber zu behalten. Ja, genau. Ja. Jebe, hast du denn schon mal einen Fund gemacht, den du nicht abgegeben hast? Ach Gott. Mensch, Erika, du bist aber so eine überehrliche Haut. Naja, das kann aber, ich gar nicht machen. Aber sag mal, mit so einer strengen inneren Moral, da macht doch keinen Spaß, da ärgert man sich doch bloß, oder? Ja, ich hab schon gesagt, wie der letzte hier kam, habe ich mir gesagt, den würde ich das nächste Mal ärgern. Ja, ich meine, man ärgert sich ja selber, wenn man ja eine Stadt von dem Fund. Ja, weil er nicht mal ein Dankeschön rübergebracht hat. Ah ja, das kommt ja noch dazu, ja. Ja, da habe ich gesagt, das nächste Mal ärgere ich den, da würde ich sein Auto immer woanders hinstellen. Denn ich habe ja mein Auto daneben hingestellt, dadurch habe ich es ja gesehen. Ach so. Und das nächste Mal, wenn das dann wieder. Und so, dass du dann aus Gemeinheit den dann einfach wegparken würdest, ja, irgendwo hin. Der soll dann Herzklopfen kriegen, erstmal sehen, was er da vielleicht sinn- oder fahrlässig Oder vielleicht, toll wäre ja, glaube ich, auch, wenn du einen Zettel vorne an die Scheibe machst und sagst, Autoschlüssel liegt im Gulli. Das ist eine Idee. Ja, na, und dann hat man vielleicht auch so Sonntagnachmittag Unterhaltung. Nee, kann man schön, sagen wir mal, ein Kissen draußen auf Fensterbrett legen. Dann ist er ja glücklich dran, dann kann ihm ja nichts passieren. Aber so, wenn ich das Auto nochmal wegstelle, dann muss er ja irgendwas machen, ne? Ja. Na, oder Autoschlüssel liegt irgendwo. Aha. Ja. Und dann könnte man vom Fenster raus immer runter, warm, heiß. Kalt. Ja, so ungefähr. Erika, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, ciao. Tschüss. Hallo. Ja? Hallo, Anruferin. Tag, wer bist denn du? Ja, ist Annette. Tag, Annette. Tag. Hast du denn schon mal was richtig Schickes gefunden? Ja, ich hab schon zweimal was gefunden. Ei. Na, da schaust du ja doch wahrscheinlich auch schon auf ein höheres Lebensalter zurück. Na, zweimal ja. In die glückliche Situation gekommen zu sein, irgendwas gefunden zu haben? Naja, doch. Wie alt bist du denn, Annette? Na, so 29. Siehst du? Hat mich meine Menschenkenntnis, hat mir aber gleich wieder geholfen, dein Alter zu orten. Naja, ich hab dich ja nicht schätzen lassen. Nee, ich habe ja auch gleich von vornherein geschätzt. Annette, was hast du denn gefunden? Ja, einmal, da waren wir mit meinen Eltern und mit meiner Schwester, war ich in Falster unterwegs, das ist eine dänische Insel. Da haben wir einen Spaziergang gemacht im Urlaub und da habe ich einen Schwanz vom Hasen gesehen. Und meine Schwester hat ihn aber aufgehoben. Und dann, war der Hase noch dran? Nee, der Hase war nicht dran. Dann haben wir uns aber immer um das Ding gestritten. Warum? Was macht man denn mit so einem Hasenschwanz? Naja, das ist eine Trophäe gewesen. Das ist eine Trophäe, die man dann zu Hause auf dem Balkon zum Beispiel anbringen könnte. Nö, unbedingt nicht. So zwischen... Aber zu Hause in der Schublade und so. Ab und zu mal rausholen. Ja. Naja. Da war dann aber unterhalb der Streitebene die Freude erstmal groß. Naja, doch. Doch, ja. Ja. Mensch, womit man so jungen Frauen eine Freude machen kann, mit Hasenschwänzen. Mhm. Also mich selber würde es ja nicht so erregen. Und der andere Fund? Du hast ja schon zweimal was gefunden. Ja, der andere Fund war im Zoologischen Garten. Da habe ich eine... Lass mich raten, eine Faunfeder. Oh Mann. Eine Faunfeder gefunden. Ja. Dann habe ich das Vieh in dem Käfig dann aber so lange damit geärgert, bis der sich die wieder geklaut hat. Dadurch, das geht dadurch. Ja, und das war ja beim Hasen nicht möglich, war, dass man den mit dem eigenen Schwanz ärgert? Nee, das ging nicht. Ja. Das ist eigentlich schade, hätte doch auch interessant sein können. Naja, doch, gebe ich zu. Hm. Aber ein Hasen ohne Schwanz, der sich den wiederholt, ich glaube, das ist eine Fabel oder so. Naja, ich meine, wenn ein Faul mit seiner Federschaft, Federschaft. Naja, das kann man. Faul, der alte Federhalter. Annette, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ja, ich bin auch ein Findling. Du bist auch ein Findling? Ja. Und hast du ausmachen können, wer dich gefunden hat? Mich hat ein Bernd gefunden. Ein Bernd? Ja. Und bist du eher... Der sitzt in der Küche. Der sitzt jetzt in der Küche? Ja. Und einer von euch beiden muss ja jetzt, in so einer Konstellation, einer von euch beiden muss ja irgendwie eher Minus gemacht haben. Du oder Bernd? Wieso Minus? Wieso Bernd? Annette, danke dir für deinen Anruf. Hi. Hi, Kutne. Wer bist denn du? Ich bin Stefan. Tag, Stefan. Ja? Hast du die Frau deines Lebens schon gefunden? Ja. Und aber auch wieder verlegt, oder? Nein, noch nicht. Nee, noch nicht. Was heißt hier, noch nicht? Ist denn die Frau deines Lebens da? Nee, ist nicht da. Aha, hätte ich sie ja nochmal mit deiner Aussage konfrontiert, dass du sie noch nicht verlegt hast. Nee. Stefan, hast du denn schon mal was Tolles gefunden? Ja, meine Frau. Ach so. Ja. Und was, die lag da so rum auf der Straße, war irgendwie auch kein Zettel dabei, dass man rauskriegen könnte, wem die gehört. Da dachte ich, so liegt so da, gefunden ist gefunden, wiederholen ist gestohlen, nehme ich mit nach Hause, ist meins. Nee, da lag ein Zettel mit bei. Da lag ein Zettel, was stand drauf? Nimm mich mit. Ja. Und war er eine alte Frau oder eine neue? Naja, es war Baujahr. Naja, was sagt man da so? 76. 76. Das ist ja dann doch eher. Das ist ja eher neu. Ja. Ja. Also so, dass die Überlegung, die dann doch irgendwo erstmal abzugeben und zu warten, ob sich vielleicht der, dem sie gehört, noch meldet, hast du gleich weggesteckt. Hast du gedacht, so eine neue Frau findest du so schnell nicht wieder. Ja, ich hab sie gleich mitgenommen. Ja. Hm? Gut. Sie hat sich aber auch nicht eigentlich weiter gewehrt? Ja, doch, ein bisschen, aber ich habe sie mit Handschellen dann mitgenommen und. Ja, und hast auf dein Recht gepocht und hast dir den Zettel gezeigt, der da an ihrem Handgelenk hing und dann war die Sache eigentlich okay. Ja, den hab ich ja selber geschrieben. Ah, ja. Und hat die aber auch sicher dich gemeint oder wollte die vielleicht von jemand anders gefunden werden? Nee, lag auf der Straße, hat mich gesehen und hat den Zettel geschrieben. Sieht dich, schreibt den Zettel und stellt sich tot, legt sich auf die Straße, um sich finden zu lassen. Ja, genau. Toll, und wo war das ungefähr? Ah, ja, das war bei meiner Arbeit. Ich arbeite in einem Hotel und sie ist Hotelfachfrau. Und liegen dabei, was ist denn für ein Hotel, dass da mal Frauen vor der Straße liegen? Nee, die lag ja nicht auf der Straße, die lag da so auf dem Flur und dann... Auf der Rezeption, auf dem Tisch irgendwie. Nee, wenn man nicht genau gezielt hat, hat man nicht die Klingel getroffen Frau. Nein. Ich wollte gerade nach Hause gehen, ne? Ja. Und dann stolper ich über sie rüber, ne? Dreh mich um. Ja. Kriegst du erstmal auf den Schuh, ob du da unten an die Sohle, ob du da in irgendwas drin getreten bist? Naja, Ring getreten nicht. Ja, und dann wart eben die Frau. Bin bloß gestolpert. Gut, dann gratuliere ich dir zu deinem Fund. Hm, okay. Ist aber Westjet wäre dir auch lieber gewesen letztendlich, oder? Bitte? Westjet wäre dir doch wahrscheinlich letztendlich lieber gewesen. Nö, ich hätte genug Geld. Ja? Gut. Ich kann mal Frau was geben und Geld habe ich auch. Ja, okay, tschüss. Okay, ciao. Mann, hallo? Hallo, ich habe auch mal was gefunden. Aber Verstand verloren. Den such mal wieder. Hallo? Hallo? Hallo? Ja. Tag. Hallo? Wer bist denn du? Ich bin der Christian. Tag, Christian. Hallo? Ja, guten Abend, wie geht's? Das ist ja eine Frage, auf die ich immer nur extrem ungern antworte. Warum denn? Naja, sagen wir mal, um der allgemeinen Fröhlichkeit im Radio Rechnung zu tragen, müsste ich lügen. Ich lüge nicht gerne. Nein, und ich lüge auch nicht gerne. Trage aber auch mangelnder Fröhlichkeit im Radio ungern nicht Rechnung. Wie kompliziert formuliert. Hast du schon mal was gefunden? Was ich mal gefunden habe? Ja. Ja, bis hast du ja noch nichts gefunden. Das ist das Problem. Ah, das ist ja ein guter Grund, hier anzurufen. Ja, weil finden ist schwer, weißt du, weil finden... Ja. Christian, bist du denn jemand, der auf der Suche ist? Ich bin auf der Suche, ja. Und wonach? Ja, irgendwas zu finden. Irgendwas? Ist dir völlig egal, was du da finden würdest? Ja, das, ich meine, es gibt da viele Sachen, was man finden kann. Also du würdest da keinen Unterschied machen zwischen, sagen wir mal, einem einzelnen Strumpf und, sagen wir mal, dem Sinn des Lebens? Genau. Ich meine, Strumpf ist zwar nicht der Sinn des Lebens, aber... Meine aber finden ist besser als ja nichts. Genau. Christian, danke ich dir dafür. Bist ja doch, glaube ich, eher ein so spartanisches Gemüt. Ja, gibst dich mit wenig zufrieden. Was heißt mit wenig? Ich meine, ich gebe mich auch mit viel zufrieden, ne? Ja, kann auch richtig eine volle Tüte voller Strümpfe sein. Ja, es kann auch sein, was ich sag mal so, wie soll ich sagen, ja. Ist jetzt nicht kompliziert zu erzählen, ne? Ja, dann wollen wir... Was ich jetzt finden sollte. Ja, dann wollen wir, sollten wir vielleicht über ja nicht erst versuchen. Sonst wird es ja so extrem kompliziert, dass wir beide überhaupt gar nicht mehr durchschauen und uns voll verfitzeln ineinander. Meinst du? Und dann, ja, und dann wahrscheinlich wie ineinander verbissene Hunde durch einen Eimer kalten Wassers getrennt werden müssten. Was eine Radiosendung natürlich auch nicht gut tut. Ja, das ist natürlich klar, ja. Ja. Christian, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, bitte. Tschüss. Ja, tschüss. So, dit war Christian. Und jetzt kommt aber was Neues von PJ Harvey. Eine schöne Platte Spleen. Soundtrack to Spleen heißt das eigentlich. Soundtrack to Spleen. Soundtrack zu einem Film, der nicht gedreht ist und in den sie in zwei Stücken mitmacht. Einmal singt sie Daddy. Das ist ein Song, der auf irgendeiner anderen Platte schon drauf ist. Und dann ist diese folgende quasi eher neue Nummer. Zu hören, um den Satz zu vollenden. Live the life. could have been a friend to me. No matter what you think or do, it always comes back to you. Here I am, round again. Is this the end? Now you won't ever find me. PJ, ei, ei, ei. Hi, wer bist denn du da? Hallo? Hallo? Ja? Ja, hier ist der Uwe. Tag, Uwe. Hallo, guten Tag. Na? Mein Ding, dass ich dich erreiche. Ich probiere schon seit einer Stunde. Schön. Ja, schön, naja. Da vermutet man doch dann auch eine starke Motivation dahinter. Ja, genau. Ich höre schon seit vielleicht ein Jahr deine Sendung oder noch länger. Hm. Nicht immer regelmäßig, aber doch ab und zu. Ja, das ist ja verzeihlich. Ja, finde ich auch. Ja. Und nicht regelmäßig ist menschlich. Ja, okay. Und heute habe ich dein Thema gehört und dachte mir, na Mensch, da musst du anrufen. Ja, nun habe ich es mal probiert und siehe da, du musst aber erst meine Freundin an den Apparat gehen, damit wir durchkommen, und nur hat es geklappt. Wieso waren deine, was hat das jetzt mit deiner Freundin zu tun? Na, die ist erst seit 5 Minuten hier, und da ich ja schon seit einer Stunde probiert hatte. Ach so, hast du gedacht, dass vielleicht weiblich, also dass das irgendwie weibliches Glück gewissermaßen dir zu einer Verbindung verhelfen könnte. Ja, und das tat es ja auch. Ja. Ja, war richtig gut. Mensch, da bist du wahrscheinlich relativ glücklich mit deiner Freundin. Ja, kann ich so sagen. Ja, setzt du die öfter mal so als Glücksklee ein? Das ist mein Glücksklee. Ist denn, nee, aber jetzt, also dass du die ganze Zielt instrumentalisierst in Situationen, in denen du denkst, oh, da brauche ich verdammt viel Glück, soll sie mal lieber machen, sie hat mehr? Nee, so kann ich das nicht sagen. Nee? Also jetzt, es war jetzt quasi eine Ausnahme, dass du sagst, jetzt habe ich versucht, eine Stunde anzurufen, klappt nicht, soll sie machen, zack, klappt's. Nee, ich habe gerade den Balkon aufgeräumt. Ich habe nämlich den ganzen Abend gegrillt, sie kommt gerade von Arbeit. Auf dem Balkon gegrillt? Ist verboten, ich weiß, aber es macht Spaß. Ach, ich weiß nicht mal, dass das verboten ist. Also ich käme ja nicht auf die Idee. Ist wunderbar, also der Balkon ist mit wildem Wein zugewachsen teilweise. Ja. Und noch anderen Pflanzen, und das macht richtig Spaß. Und aber so ganz alleine für dich? Naja, klar, warum nicht? Weiß ich nicht, das stelle ich mir doch eher ein bisschen so zurückgenommen, fast traurig vor. Nee, nachdenklich. Nachdenklich. Ja, und sehr gemütlich. Ja, und was tut man dann so oft, wenn man jetzt so ganz alleine für sich grillt? Na, Kammscheiben oder Nürnberger Würstchen, ja. Und Schwarzbier dazu trinken. Und was hast du denn da heute drauf getan? Das Gesagte. Also sowohl eine Scheibe Kamm, wie auch ein paar Nürnberger Würstchen. Ja, nicht nur für mich. Für andere Leute, also ja, nicht ganz alleine gegrillt. Für die Tochter von meiner Freundin. Da habt ihr zu zweit auf dem Balkon gesessen? Na, teils, ja. Na, ja. Sie musste ja schon ins Bett, weil sie morgen wieder Schule hat. Ach so, wie alt ist denn die Tochter? 13. Ach, da kann man aber schon verständige Gespräche auf dem Balkon abends führen, oder? Ja. Ich meine, ist doch auch so eine Atmosphäre, wenn so die Stadt geht zur Ruhe, es wird draußen dunkel, die Holzkohle glimmt, man sitzt auf dem Balkon, das dampft so leicht hoch. Das ist doch eine andere Atmosphäre für Gespräche, als wenn man jetzt, sagen wir mal, in der Küche sitzt. Auf jeden Fall, ja. Worüber habt ihr denn gesprochen? Ach, worüber haben wir heute gesprochen? Nicht viel, weil ich Musik anhatte. Ach so, was denn für Musik? Was für Musik ist denn Balkon-Grillmusik? Ah, fast jede, aber heute hatte ich ein wunderbares Klavierkonzert von Beethoven. Oh, das klingt ja aber voll verlockend. Ja, das ist sehr verlockend. Ja, eine Kammscheibe und dann aber auch noch Beethoven-Klavierkonzert. Das hat meine Freundin mitgebracht aus Braunschweig. Die war zur Schülerakademie 2,5 Wochen. Da habe ich sie nicht gesehen. Und da haben sie immer abends Musikabende gehabt. Und unter anderem hat sie dieses Klavierstück da gehört, oder dieses Konzert. Ja. Und hat natürlich gleich die CD mitgebracht. Und tja, habe ich es mir angehört. Ei, ei, ei, na, da hast du aber schon einen schönen Abend hinter dir. Ja, nicht nur den. Sondern auch noch vor dir, meinst du jetzt? Weil die Freundin ist ja jetzt gekommen. Ja, auch. Ei, na, dann will ich mich jetzt ja nicht weiter einmischen. Und das ist gut, aber ich habe noch eine tolle Geschichte. Ja, du hast wahrscheinlich irgendwas gefunden und rufst deswegen an oder hast deswegen die Freundin gebeten, hier die Verbindung herzustellen. Ja, das, so ist es. Ja. Also das war so, ich war 16 oder 17 und das war ja noch zu DDR-Zeiten und da bin ich mit meinem Kumpel durch die Stadt gestreift und wie man so früher im Osten war, jedenfalls mein Kumpel und ich, wir waren noch in der Lehre und sind wir in so einem Intershop, hieß es damals, war, wo ja. Die, genau, und... Oh, jetzt sind wir gleich wieder beim ganz großen Ostglück-Westgeld, wa? Ganz genau, das hast du nämlich schon mal angesprochen. Ah, und ja. Da kam aber noch keiner. Da dachte ich mir, jetzt rufst du an. Ja. Und da haben wir so eine hässliche Handgelenktasche auf diesen Abstellbrettern in Kniehöhe gefunden. Das, also der Kassentisch gewesen und in Kniehöhe sind doch immer diese komischen, ja. Vielleicht 10 cm hervorstehenden Bretter, wo man was hatte. So wo man so den Einkaufskorb abstellen sollte oder so. Oder die Handtasche oder ja. Dergleichen. Im Intershop. Ach, und das war schon im Intershop. Ganz genau. Ja. Und da hat so eine olle Handgelenktasche für Männer gestanden. Ja. Und wir waren schon, wollten schon gehen und da zeigt mein Kumpel, da guck mal. Ja, fucken. Und er hat gesehen, hatte, verging auch so einige Zeit, weil die Leute ja hin und her liefen. Und jedenfalls haben wir uns dann einen Plan geschmiedet, so in 10 Meter Entfernung, wie wir das Ding unauffällig aufnehmen. Ja, ne, einfach wäre ja irgendwie zusehen, dass das Handgelenk dann in der Tasche drin befindlich ist. Ja, genau so. Und ja, dann seid ihr da wieder da zum Tresen gegangen und dann den Arm so absichtslos runterhängen lassen. Ja, und sich genau. Dann, ja? So, richtig. So sanft in die Knie gegangen. Ja, na, nicht mal das, sondern ganz oft doof. Einfach das Ding dann genommen. Einer hat die Kassentante bequatscht und der andere hat das Ding aufgelesen. Ja, jedenfalls sind wir da raus. 3-4 Blöcke weiter und dann in so einen Hausflur rein und haben erst mal geguckt, was das ist. Und die ganze Zeit Herzschlag? Große ja, Spannung, wa? Ja, große Spannung. Es wurde aber belohnt, reichlich. Belohnt ist gut, ja. Ja, ja, dieser Mut oder diese Gemeinheit ja. Wurde dann hier belohnt. Ja, wie, was war denn da nur alle drin? Ja, eine ganze Menge. Also das war so, der hat uns praktisch seine ganze Geschichte offenbart mit dieser Handgelenktasche. Ach, richtig, ein Menschenleben in einer Handgelenktasche? Naja, so ein bisschen, ja. Das war ein Ingenieur und hoffentlich hört er nicht zu. Und... Das Ding haben wir dann erstmal flüchtig begutachtet im Hausflur und sind dann zu mir in die Wohnung, also zu meinen Eltern, in mein Zimmer. Ich habe abgeschlossen und wollte natürlich nicht erwischt werden, wegen des schlechten Leumundes dann später. Und haben wir das Ding erstmal geklärt, was da drin ist. Also da waren so um die 550 damals Westmark drin, also Cash. Oh, das war aber schon eine tüchtige Stange. Ja, und ungefähr 400 Mark Ostgeld. Und da dachte man, Mensch, eine ganze Menge. Gucken wir doch mal weiter, bevor wir entscheiden, was wir damit machen, was das für ein Mensch war. Da waren eine ganze Menge Papiere. Und also ihr habt das dann abhängig gemacht vom Charakter des... Von der sozialen Situation. Von der sozialen Situation des Verlierers. Ja. Und wir haben aber Kontoauszüge gefunden. Ganz ja. Frische. Die muss er an dem Tag abgeholt haben. Ja. Und der hatte etliche x-tausend Mark auf dem Konto. Und da dachten wir uns, und das ist ja dann schon irgendwie ein soziales Umfeld, was das eigene schlechte Gewissen deutlich dämpft, wa? Richtig. Und jedenfalls haben wir uns das brüderlich geteilt. Ja. Und ich habe ihm gesagt, pass auf, wir haben aus Judendetektivgeschichten, die man eben aus dem Alter kennt, einfach uns auch Handschuhe angezogen, weil wir immer noch die Chance offen halten wollten, ihm die Papiere wenigstens zurückzuschicken. Ja. Und da man ja so wegen MFS und all so einem blöden Kiki-Kram immer Bescheid wusste schon ein bisschen, in dem Alter dachte man, wer weiß, vielleicht hat der da Verbindung und, ja, dann, und dann schnüffelt der uns hinterher. Ja, irgendwas Dummes hat man sich ja da gedacht. Und auch mein Kumpel war dann so, der hatte keinen Zufall überlassen wollen und hatte in einem See tief versenkt mit einem Stein die ganzen Papiere. Naja gut, ich hab's ihm überlassen und die Entscheidung fiel halt so aus. Und mit dem Geld haben wir uns was Schönes gemacht. Ist ja aber eine richtig herbe Gangsterpistole eigentlich. Naja, aber ich sag's mir mal, zu Ostzeiten, da war man doch echt froh, wenn man dann noch immer, wenn man keinen Zugang zu diesem Geld hatte, ja. Hat doch die soziale Situation oder die gesellschaftlichen Bedingungen einen doch dahin getrieben. Im Grunde war eigentlich die Gesellschaft schuld. Und ihr habt aber auch vor dem Hintergrund dieser Kontoauszüge habt ihr ja im Grunde auch so eine Art eher Robin Hood-Bewusstsein entwickeln können. Ja, ja? Natürlich. Den Reichen nehmen und den Armen, in diesem Fall ihr selbst, geben. Wäre ein armer Hund gewesen, hätten wir das zurückgegeben. Das ist großartig. Ja, auf jeden Fall, das hat man ausgemacht. Also auf jeden Fall. Ja, mäßig kriminell, aber mit sozialer Verantwortung. Auf jeden Fall. Ja, daran soll sich doch unser Staat mal ein Beispiel nehmen. Das kann er nicht, weil er das nicht versteht. Ich danke dir für den Anruf. Ja, ich dir auch. Tschüss, grüß die Freundin und die 13-jährige Tochter. Und dann grüße ich auch noch den Sohn, der ist aber nicht da. Den grüß auch. Na, das mache ich. Tschüss. Okay, tschüssi. Schönen Abend noch. Ja, du auch. Protestaktionen. Rund 70 Greenpeace-Aktivisten haben den UNO-Sitz in Genf blockiert. Sie protestierten anlässlich des 51. Jahrestages des Atombombenabwurfs auf Hiroshima gegen die Verhandlungsverzögerungen über ein weltweites Verbot von Atomwaffentests. Die Polizei löste die Aktion auf und nahm 5 Personen fest. Krieg. Eine Großoffensive tschetschenischer Rebellen hat gestern in der Kaukasusrepublik die heftigsten Gefechte seit Monaten ausgelöst. Agenturberichten zufolge sollen etwa 600 Kämpfer in das Zentrum von Grozny eingedrungen sein. Die russische Regierung drohte mit dem Abbruch aller Verhandlungen. Klage. 12 Elternpaare und 4 Schüler haben beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde gegen das Unterrichtsfach Lehr in Brandenburg eingelegt. Sie wollen das Land verpflichten, Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach an den Schulen zu erteilen. In Karlsruhe liegen bereits ähnliche Klagen der evangelischen und der katholischen Kirche sowie der CDU-CSU-Bundestagsfraktion vor. Lebenszeichen. Amerikanische Wissenschaftler haben in einem vor mehr als 13.000 Jahren auf der Erde aufgeschlagenen Mars-Meteoriten Hinweise auf Leben entdeckt. Dabei handelt es sich nach Angaben der NASA um Einzeller, die offenbar vor 3 Milliarden Jahren auf dem Mars existierten. Diese Strukturen ähnelten den Bakterien auf der Erde. Wetter. Nachts Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad, am Tage zunächst heiter, später wolkig, 24 bis 27 Grad. Verkehr. Stadtverkehr Berlin-Reinickendorf A111 Oranienburg Richtung Charlottenburg. Im Tunnel Flughafen Tegel ist der linke Fahrstreifen bis 5 Uhr früh wegen Fahrbahnmarkierungen gesperrt. A100 Seestraße Richtung Tempelhof zwischen der Ausfahrt Spandauer Damm und der Ausfahrt Alboinstraße ist an einer Wanderbaustelle der linke Fahrstreifen bis um 2 Uhr gesperrt. Ab 2 Uhr ist dann in der Gegenrichtung ebenfalls der linke Fahrstreifen bis 5 Uhr früh gesperrt. Hat sich überhaupt gar nicht bewegt, die Wanderbaustelle, oder? Nee, die ist da geblieben. Ist ja doch eher stationär. Ab 2, glaube ich, geht's dann los, dann geht sie da rüber. Genau, eine Campingbaustelle vielleicht. Sag mal, du musst jetzt aber doch noch Fuji-Pokal erklären. Ja, ja. Sport. Also ich habe mich erkundigt und das ist so, dass die letzten vier die ersten vier der Meisterschaft, die dürfen an dem Fuji Cup teilnehmen. Welcher Meisterschaft? Ja, die Bundesliga da. Die Bundesliga. Ah ja, das ist ja hochinteressant. Bei mir unten in der Kneipe sind immer Fuji-Wochen. Was ist das denn? Mit dieser Frucht da? Mit dieser südländischen? Nee, das, nee, ja nicht. Das, oder ist das was anderes? Weinbrand-Cola kostet dann 1,90. Ehrlich, wirklich, Fuji-Wochen. Ich habe die ganze Zeit überlegt. So jetzt zu im Leben. Ja. Und das ist aber schwer unter Sport abzubuchen, oder? Ja, das war total sportlich, was wir hier gemacht haben. Das war Fritz Kurzinfo mit Kerstin Koch und Jürgen Kuttner. Fritz präsentiert die schwersten Metalle der Gegenwart. Metallica. Mit der grauenvollsten und gleichzeitig blödesten Nummer des Jahres. Der Ticket-Rückholaktion. Metallica spielen live in Berlin, aber nur am 11. September in der längst ausverkauften Deutschlandhalle. Und jetzt kommt die Rückholaktion. Ihr müsst eure Tickets für die Metallica-Konzerte im November dort umtauschen, wo ihr sie gekauft habt. Infos dazu unter Berlin 810750. Die große Metallica-Ticket-Umtausch und dann trotzdem Hingeh-Aktion. Kein Witz, sondern blutiger Ernst und genauso gemeint. Von Fritz. Das hat sich doch eben echt wie die Pudis angehört. Ach Mann! Hier, wenn die singen, hört mal zu. Wenn die singen, hört sie an wie Pudis. Metallica. Mit der grauenvollsten und gleichzeitig blödesten Nummer des Jahres. Der Ticket-Rückholaktion. Das sind die Pudis. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Das sind jetzt aber nicht, also ich bin sowieso nicht, aber das sind jetzt die folgenden sind auch nicht die Pudis, sondern DM Bob and the Deficit. Eine neue Platte von Crypt Records. Großartig, Mexiko-Amerikaner. Garagenschrammel, Folk, Rock, Punk. Haben wir ja nicht so gerne, wenn unsere Musik so in Schubladen gesteckt wird. Yeah. Dear Bob and the Deficits. Hier nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. 0331 721 39 32. Das jetzt die sachliche, nüchterne Darstellung von mir. Und hier nochmal die etwas affektierte Selbstdarstellung des halbautomatischen Anrufbeantworters als Jingle. Ja, ich meine, ich wollte mich nur mal melden. Das Telefon. Wählen Sie 0331 für Potsdam 721 39 32. 0331 für Potsdam 721 39 32. So, da kann man also anrufen und eine Fundgeschichte auf Band sprechen. Und wir haben dann die Gelegenheit, die am Beginn der nächsten Sendung gemeinsam zu hören. Hallo, wer bist denn du? Hallo. Ja, hi. Hi, ey, wieder Ansprechverzögerung. Du rufst von weiter weg aus an, nehme ich an? Nee, aus Berlin. An, gesagt. Na, also von Babelsberg ist schon weiter weg, ein bisschen fast weiter weg. Nee, aber nicht so weit wie Berlin. Nicht von Berlin aus, nee. Aber von Berlin nach Babelsberg ist weiter weg. Ja, stimmt schon. Rate mal, wo ich bin, ungefähr. Wo du bist jetzt? Ja, ungefähr. Babelsberg? Ja! Doch weiter weg. Weiter als Berlin, ne? Heike Saas. Nee, nicht weiter als Berlin. Babelsberg ist von Berlin ungefähr genauso weit weg wie Berlin von Babelsberg. Nee, warte mal. Ja, doch, stimmt. Aber weiter weg. Genau. Wer bist denn du? Andreas. Tag, Andreas. Hast du denn jetzt noch eine Fundgeschichte beizutragen? Ja, ich hab dich gefunden. Bevor die Sendung in 18 Minuten zu Ende geht. Du hast mich gefunden? Mhm. Wo denn? Im Radio. In welchem Zustand denn? In welchem Zustand? Ja. Erstmal dein Zustand und dann mein Zustand, dass wir vergleichen können. Ey, Zustandsbeschreibungen sind so schwer zu machen, oder? Ja. Andreas. Ja. Danke dir erstmal für den Anruf. Ja, klar. Ja, gefunden ist gefunden, wa? Ja. Tschüss. Bis dann, ciao. Rätselhaft, rätselhaft, rätselhaft. Tag, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Ja, hallo, hier ist Christine. Tag, Christine. Ja, ich habe jetzt nun mittlerweile den Fernseher angemacht, weil einfach das so ewig dauert, bis man nicht mehr sprechen kann. Ach so, da versuche parallel Anrufversuche und dann Fernseher. Gerade habe ich also sozusagen weggedreht, weil der eine Lautsprecher im anderen Zimmer ist. Da habe ich dich also nur noch so flüstern hören. Weil was? Weil was mit den Lautsprechern ist? Also der eine Lautsprecher steht im Wohnzimmer und der andere steht, weil im Kinderzimmer gerade eine Wand eingebaut wird, im Kinderzimmer. Ach so, aber ich spreche doch eigentlich, also ich gebe mir ja doch Mühe, über also mit gespaltener Zunge über beide Lautsprecher zu reden. Ja, ja, aber den kann man doch wegdrehen. Also da gibt es so einen Balanceknopf und da dreht man einfach weg. Das habe ich heute auch erst gelernt. Ach, das ist aber nicht schön. Nee, aber es war gerade so eine rührende Szene mit der Frau Hepburn und mit diesem Mädchen. Ah ja, naja klar, also gegen Catherine Hepburn anzutreten. Da, ja, da musste ich einfach... Oh nee, das schaffe ich ja doch nicht. Ja, aber ich kann dir trotzdem was erzählen, also so von wegen Finden und so, ja? Ja. Ja? Ja. Und zwar, also mein Freund, ja, der hat von so einem BMW so den Autoschlüssel auch gefunden, ja, das hattest du heute schon mal. Und dann hat er halt auch ein Zettelchen hingelegt... Also hat den BMW mit Autoschlüssel gefunden. Ja, aber er hat also wirklich, wie man es so machen soll, ja, einen Zettel und wo er den abholen kann. Und nee, ich glaube nur die Telefonnummer. Und dann rief eine Sekretärin an und sagte, ob wir das wären, so von wegen dem Autoschlüssel, ob wir den hätten. Und also noch nicht mal der Herr selber, dem der BMW gehörte. Warte mal, ich muss erstmal den Fernseher jetzt wieder leise stellen. Ja. Ah, jetzt muss Audrey leiden. Ja. Pass auf, und dann war das also so, dass der also nicht persönlich ans Telefon ging und dann sagte der, naja, klar, also kann er abholen den Schlüssel, so mein Freund. Und dann klingelte es hier und mein Freund war nicht da, aber ich und meine Schwester waren da und wir hatten gerade beide zufällig Kinder entbunden, also mit kleinen Säuglingen und etwas blass und mit Hauslatschen, so ein bisschen wie Sozialhilfeempfängerin, standen wir dann an unserer Wohnungstür und dann stand da so ein mit so einem jungen Gesicht und schick, also was heißt schick? Also eben so ein Chef, so mit ausrasierten Nacken und ekligem Anzug. Aber so ein Typ, der einfach nicht Danke sagen kann. Also ja. Der stand dann da mit einer Shampoosflasche und stand so betreten in unserem verrümpelten Flur und holte dann also groß seine Brieftasche noch raus und wollte uns so Geld geben und ich meine... Wollte ich eigentlich erst nicht haben, also wollte ich nicht, aber dann hat er es so verächtlich auf so ein Tischchen gelegt und dann rutschte das alles so runter und der war mir einfach so blöde. Naja, und da habe ich also gesagt, gut, tschüss, das war's dann. Also danke hat er nicht gesagt. Er hat einfach so seinen Shampoo hingestellt und als wir dann diesen Zettel dann uns angeguckt haben, den Geldschein, war es also auch ein 100-Mark-Schein. Ach, da fühlt man sich dann doch aber scheiße hinterher, oder? Ja, war nicht schön. So eklige also, demütig. Ich möchte nicht mit dem tauschen und insofern... Also der hatte ein Problem. Ja, aber das ist dann aber die Rettung, dass man dann mit dem nicht tauschen möchte, nee, oder? Nee, du. Da soll er sein BMW behalten. Ja, aber unabhängig davon fühlt man sich ja doch erstmal ein bisschen gedemütigt, ne? So ein Sackgesicht legt dann da 100 Mark hin und man ist auch so blöde und nimmt die noch. So, nee, also und denkt, man wäre aber auch... Das wäre mir noch blöder gewesen, noch auf die Knie vor ihm zu fallen und diesen Schein dann noch aufzuheben. Der war in so einem Nachtschränkchen, das wo der Deckel... Also oben der Deckel abmontiert war, der war so reingerutscht. Also ich hätte da wirklich noch ewig suchen müssen. So. Oh, eine eklige Situation, aus der man ja kaum unbeschädigt hervorgehen kann. Ne, also weißt du, so schlimm fand ich es nicht. Ich habe mich nur gewundert, was es so für Leute gibt, die so Probleme haben. Also, weißt du, so Danke zu sagen einfach. Ja. Aber ein bitterer Nachgeschmack bleibt ja trotzdem. So, also eigentlich sagen, habe ich gut verwunden, also war nicht so bitter. Ich habe mich nur, also wie ich es beschrieben habe. Also aber eben kein schöner Fund. Was? Aber eben kein schöner Fund, an den man sich gerne erinnern würde. Ach, nö, weißt du, ich habe auch schon andere schöne Sachen gefunden. Also ich habe einmal einen 100-Markschein im Schnee gefunden. Da war das klingt ja jetzt aber romantisch. Ja. Ein 100-Markschein im Schnee. Und war keiner da, dem ich hätte jetzt nachrufen müssen. Hallo, Sie. Ja. Und außerdem, wenn du jemanden nachrufen würdest, hallo, Sie, haben Sie 100 Mark verloren. Ja, beschreiben Sie doch mal den Schein. Ja. Ja, ob er ihn wirklich gehört. Ja, genau. Ja. Nee, also es war wirklich schön, da lag der da. Und dann haben wir Lotto gespielt, was wir sonst nie gemacht hätten. Und dann hat sich der Betrag gleich verdoppelt. Und sowas, ja. Ei, ja, das ist ja auch eine gute Frage, wie man so mit Pfundgeld umgeht, wa? Aber Lotto spielen ist ja eine schöne Lösung. Ja, vor allen Dingen, wenn das dann auch funktioniert erstmal so. Also wir dachten, wenn das jetzt so weitergeht. Ja, 200 Mark, zack, beim nächsten Mal 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12.800, 25.600. Ich kann dir schon nicht mehr folgen so nach. Ja. Aber eigentlich wollte ich eigentlich irgendwann mal dir eine andere schöne Geschichte erzählen, aber das ist leider jetzt nicht dein Thema. Achso, was für ein Thema wären das? Also einmal wollte ich anrufen zum Thema Schadenfreude. Ei. Da müsste man dann vielleicht doch wieder nochmal eine Schadenfreude-Sendung machen. Ja, mach mal. Ja, weil du erzählst ja sehr schöne Geschichte, also es war ja schön erzählt die Geschichte eben. Ja, war nur ein bisschen so rausgerissen aus dem Film, so weißt du, gerade an der tragischen Stelle dann mal abnimmst. Da muss ich mich jetzt im Nachhinein nochmal entschuldigen. Dadurch kam aber, war deine Erzählung relativ dann doch noch geordnet, sodass du... So ein bisschen neben der Spur irgendwie erzählt. Ja, na was? Ja, was dem aber einen ganz eigentümlichen Reiz gibt. Naja, weil du nicht so auf eine Pointe hin erzählt hast, so gedrückt, sondern so hin erzählt. Ja, wie es so war. Ja. Schön, Christine. Ja? Schadenfreude. Ja. Und noch einen anderen Themenvorschlag, bei dem du eine schöne Geschichte zu erzählen hast? Naja, warte mal, in der gastronomischen Einrichtung. Nee, warte mal. Nicht die Geschichte erzählen, sondern... Also Kritik, das ist noch ein schönes Thema. Was? Kritik? Kritik und Unfälle. Also Unfälle, ist, naja, da fällt mir jetzt nicht sofort was ein, aber Kritik... Weißt du, so als DDR-Bürger, als Ehemalige, da hat man so Probleme, so eine sachliche Kritik vorzubringen. Ach so, also wie wäre denn die Frage für so ein Thema? Wie man Kritik vorbringt? Das müssen Sie dann allerdings ausdenken, aber das fällt mir so ein. Also, da habe ich immer so Probleme. Und da habe ich also auch schon einige sehr amüsant zu erzählende, sage ich mal. Kritik. Na, ich versuche es mir zu merken. So toll, aber Schadenfreude muss nochmal wiederholt werden und irgendeine Kritiksendung. Ja. Christine, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, also dann noch einen schönen Abend. Ja. Dir auch, tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo. Ja, guten Abend. Hallo, guten Abend. Wer bist denn du? André. Tag, André. Jo, ich wollte eine gefundene Geschichte erzählen. Eine gefundene Geschichte? Ja, erzähl mal eine gefundene Geschichte. Ja, das ist eine Geschichte, Marke, wo ist die Brille? Ach, ich hab sie ja auf, aber das dumme Sicht tragt Kontaktlinsen. Da habe ich eines Morgens im Bett gehockt und die Dinger reingefriemelt. Die Kontaktlinsen? Ja. Oh, was ja aber auch immer eine gruselige Operation ist, wenn man selber nicht Kontaktlinsenträger ist, oder? Ach, mich schaudert's ja immer, wenn ich sehe, wie die Leute dann so mit ihren Fingern in den Augen rumstochern. Naja, am Anfang ist das relativ bösartig, ja. Ja. Da braucht man dann schon manchmal so 2 Stunden. Oh. Nee, und da friemelig rum und dann fällt mir die erste, die ich reinsetzen will, runter. Und voll in das ganze Gewirr in meinem Bett so. Und tja, keine Brille zur Hand gehabt und das Ding auch nicht wiedergefunden. Und ja, dann nehm ich meine Ersatzkontaktlinse, die zum Glück gleich daneben stehen, und setz die rein. Und dann renne ich den ganzen Tag rum und als ich dann abends meine Kontaktlinse wieder rausnehme, habe ich dann auf einem Auge plötzlich 2 in der Hand. Ach, und waren die so übereinander, sodass du dann auch besonders scharf gesehen hast auf dem Auge? Nö, die eine hatte sich so auf die obere Hälfte des Augapfels verschoben. Ach, irgendwo so in der Ecke dann? Ja, aber komischerweise habe ich das halt nicht gemerkt, den ganzen Tag nicht. Ei, das ist aber, da gratuliere ich dir aber. Das ist aber, glaube ich, die hohe Kunst der selbstvergessenen Suche und des Findens. Mit der Brille ist es ja relativ einfach zu machen, aber mit Kontaktlinsen? Ja, eine Kontaktlinse, wenn sie rund... Ich dachte schon, ich hätte sie endgültig verloren und da die ja nicht gerade billig sind, wäre das schon relativ ärgerlich gewesen. Warst du so ja hinterher richtig glücklich? Ja, kann man so sagen. André, ich danke dir für deinen Anruf. Bitte. Tschüss. Tschüss. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, guten Abend. Hey. Ich sag viel zu selten guten Abend, fällt mir auf. Jetzt habe ich aber heute jetzt herzfreundlichen Abend. Hab mich gerade dermaßen erschrocken. Wieso guckst du auch gerade Catherine Hepburn? Nee, ganz im Gegenteil. Was ist denn ganz im Gegenteil? Ich habe mich selber auf dem Ohr und ich habe jetzt die unwahrscheinliche Satellitenverzögerung auf dem Ohr. Ich glaube, ich leg sie erstmal ab. Das ist fast 2 Sekunden, ne? Wie, was hast du auf dem Ohr? Na, ihr sendet doch über Astra, oder nicht? Ja. Und ich höre euch jetzt über Satellit, statt anstelle dessen über ganz normal Rundfunk, ja. Ja. Ach so, und da ist ja mal so eine tolle Verzögerung, wa? Zwischen Realität und Satellit. Ich kann ja mal auf dem Hörer geben hier. Ja. Da, ach so. Hallo, Echo. Toll, ja, da kann ich was zu mir sagen und kann mich endlich mal hören. Hallo, Kuttner. Da muss ich aber nicht ganz schnell reden. Kann ich wirklich hören, was ich sage? Kuttner, deine Sendung ist prima. Toll! Jetzt habe ich mir das selber endlich mal bestätigt. Ach, das ist aber ein schöner Effekt. Wunderbar. Da danke ich dir dafür, dass du mir jetzt hier spät abends noch so eine Freude bereitet hast. Das ist geil, hä? Ja, nicht schlecht. Deswegen habe ich mir dermaßen erschrocken gerade, dass ich überhaupt dran ja. war. Und so wie ich mir jetzt eben geheime Botschaften mitgeteilt habe, kannst du das ja mit dir wahrscheinlich auch machen, wa? Du sagst irgendwas und hörst es dann so mit einer 1,5 Sekunden in Verzögerung dich selber. Und das Schlimme ist ja, ich nehme das Ganze ja noch auf. Ja, willst du dich nicht auch mal grüßen? Hi, Olli. Und ich habe selber empfangen. Hör, ja, richtig. Ja, so. Und noch irgendwie was Schönes hinterher sagen, dir ein Kompliment machen? Nee, lieber nicht. Ach doch, sag doch mal, Olli, du bist dufte. Nein, ich sag lieber, Kuttner, du bist dufte. Du kannst jetzt nochmal so sagen, dass wir diesen Satelliteneffekt haben, weil dann kommen wir dufte, das wäre schön. Mach mal noch, bitte. Jetzt bin ich völlig durcheinander gekommen. Jetzt habe ich bloß ein halbes Ohr für dich und ein halbes Ohr für den Satellitenempfang gehabt. Man, du hast aber 2 Ohren, du kannst doch jedem in ein ganzes Ohr zuteilen. Würde ich ja lieber gerne machen. Sag mal, was ist denn überhaupt euer Gesprächsthema? Ich bin da überhaupt völlig rausgekommen mit meiner Satellitengeschichte. Weil du jetzt hier voll irgendwie den technischen Neuerungen aufsitzt. Von wo aus rufst du denn an, dass du das über Satellit hören musst? Na, ich bin eigentlich aus Cottbus. Ach so, aber da kann man es ja im Grunde auch ohne Satellit hören. Theoretisch ja, aber... Aber mit Satellit ist bessere Qualität. Völlig korrekt. Richtig geil. Ach, digital. Ja, ich bin ja auch ein Auskenner, was Technisches betrifft. Ich meine, ich glaube, da bin ich richtig wichtig bei euch an einer Sendung. Ich meine, wenn es um technische Neuheiten geht. Ja. da bist du richtig. Da bin ich aber auch. Da sind wir beide richtig. So, Olli. Eigentlich geht es ja um Fundgeschichten. Um Finden. Hast du schon mal was besonders Tolles gefunden? Oh, sehr viel bei Fritz, aber... eher so auf der, genau. Auf der Straße, Dachboden... Fremde Handtaschen. Du hast voll Spaß damit, deinem Satellitenempfänger, oder? Ja? Ihr beide amüsiert euch köstlich. Absolut. Nee, da habe ich doch ein bisschen falsch angerufen. Weil ganz einfach, ich habe schon so vieles gefunden, aber auch einiges auf dem Dachboden. Aber das richtig, was in die Sendung passt, doch nicht so richtig. Wieso? Was denkst du denn, was in die Sendung passen würde und was nicht in die Sendung passen würde, was man finden würde? Naja, ich weiß nicht genau. Ich meine, es ist zwar schon relativ spät, aber wie jugendfrei das Ganze hier ist. Ist jugendfrei. Was heißt denn jetzt jugendfrei? Das musst du mir sagen. Ach so, ne, ich überlege jetzt gerade. Wenn ich sage, ist jugendfrei, was bedeutet denn das dann für dich? Wie weit ich ins Detail gehen darf. Ja, na, können wir uns mal so von außen dran, so im Groben erstmal annähern? So vom Abstrakten, dann runter zum Konkreten vielleicht? Was soll ich dir sagen? Mein Satellitenempfänger spinnt gerade. Kuttner, bist du mir bestimmt böse, aber ich muss mich, glaube ich, ausklinken gerade hier. Weil meine nicht jugendfreie Partnerin, die hat gerade einen gewissen Hebel bei mir ausgelöst und die sagt, ich soll jetzt auflegen, ey! Ja, dann will ich doch eurem jungen Glück nicht, eurem digitalen Glück nicht im Wehe stehen. Tschüss, Olli! Lieber Kuttner, Entschuldigung bitte. Ciao, Olli. Ja, grüß deine nicht ganz jugendfreie Lebensgefährtin. Danke, ciao. Tschüss. So, Mensch, Kinder, jetzt ist ja immer wenn MC Lücke hier am Fenster vorbeigeht, dann weiß ich, jetzt ist im Grunde schon 10:01. Was aber in diesem Fall ja nicht stimmt, ist ja erst 4 Minuten vor, aber ist doch höchste Zeit, hier die Sendung langsam zu einem Ende zu bringen. Und da liegt mir eine Musik unbedingt noch am Herzen, die ich gerne spielen wollte. Ich habe meine Platten aufgeräumt und habe dann eine sehr schöne CD wiederentdeckt. Early Black and White Cajun. Und hier ist Black Cajun, ungefähr so Mitte der 20er Jahre. Großartige Musik und eine super schöne Stimme und eine ganz bizarre Aufnahme. Amédée Ardoin. Wiedergefunden. Im Grunde passt diese Ansage voll zum Thema heute hier. Leider ein bisschen spät. Thank you. damit ist die Sendung im Grunde zu Ende. Was kann ich machen? MC ist irgendwie ja nicht da. Der, irgendwo ist der aber. Prinzipiell ist er da. Das hier gilt ihm. MC. Begrüßung. Begrüßung. Ach, jetzt hast du deinen tollen Gag ja nicht gehört. Hast du deinen tollen Gag gemacht. Naja, kann man nichts machen. Warte mal auf den Schubert. Kommt der nicht mehr? Der kommt gleich. Nein, ist nicht der Bock ist tot. Sondern? Begrüßung. Ach so, dann die Na, ich auch nicht. Das wird aber vorher angesagt, glücklicherweise. Der Bock ist tot. Nee, nicht der Bock ist tot, sondern Begrüßung wird angesagt. Begrüßung. So, mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als mich zu verabschieden. Tschüss, hat mir heute ja wieder Spaß gemacht mit euch. Nächste Woche ist wieder ein Sprechfunk und ihr habt jetzt gleich Gelegenheit, Terrorvision zu hören. MC Lücke macht einen schicken Nightfly. Tschüss. Fremd bin ich eingezogen, zieh ich wieder aus. Der Ball war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter war von ihm. Nun ist die Welt so trübe, ihr Weg gehört in Schwebe. Nun ist die Welt so trübe, ihr Weg gehört in Schwebe.